Das bin ich mit 18. Links, ne? Ja. Ja, ist schon mal geil, wenn man nachfragen muss. Ja. Nein, nein, aber sicher, ich meine. Da ist es etwas eindeutiger vielleicht. Da hätte ich dich auch nicht erkannt. Nee, da finde ich es weniger eindeutig. Nein, aber da ist nur einer drauf, meine ja. ich. Wow. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, jetzt sitzt mal wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Und ich lache mich ein bisschen kaputt, weil Jürgen hat ein Bild aus seiner eigenen Vergangenheit rausgezogen und ist, sorry, du siehst da aus wie jemand von der sorry, Boygroup. Sorry, du siehst aus wie dein Sohn. Nein, wie von der Boygroup. Du musst echt aufpassen, weil es sieht wirklich aus wie mein Sohn. Ja. Eins zu eins die Frisur, ja. der Gesichtsausdruck, das ist ja gut, die Frisur, da kann er halt auch nichts dafür. Ja so, doch, er lässt sich die Haare nicht schneiden. Ja. Mm. Und ich war genauso. Trauma, Philipp. Ich, ja. Ich war genauso. Aber was ich sehr gefeiert habe, war das Foto von meinem Papa, das ich auf dem Dia-Projektor gefunden habe. Don't hate the player, hate the game. Das war wirklich fantastisch. Aber da hatte ich noch so eine Winston-Brille an. Also Winston aus Overwatch. Und woran ich mich auch gar nicht mehr erinnern konnte, war, wie wir mal Boris Becker getroffen haben. Ah, Madame Tussaud? Wie wachsig ist der? Sieht man ihm schon ziemlich an, extrem ne? wachsig. Liebe Damen und Herren, willkommen zum Wir beschreiben Fotos, beziehungsweise kommentieren nur Fotos, die ihr jetzt gar nicht sehen könnt, Podcast. Könnte man ja in die Shownotes packen, aber vielleicht auch lieber nicht. Nein. Beim Thema Boris Becker und legendäre Menschen, der legendäre Admiral Horn, unser Freund und Ex-Kollege Admiral Robert Horn, hat uns was zukommen lassen. So, Rob. Bist du da sicher, dass das für uns ist, ja? Vielen Weil herzlichen Dank. Da steht Dank. Nur dein Name drauf. Ja, da steht tatsächlich Dr. Dominik Schmidt in Klammern Dark Lord, was besonders witzig ist, weil ich habe ihm extra gesagt, er soll es mir auf die Arbeit schicken, aber gut. Wann hast du promoviert? Ja, gar nicht. Wann hast du einen Dark Lord gemacht? Er hat quasi, treibt der Schabernack, möchte ich fast sagen. Ein Schelm. In den 60er Jahren wäre das nicht gegangen. Aber Filippo, ich übergebe dir hiermit die bereits geöffnete, also wir haben nicht reingeschaut, aber wir haben kein Messer hier, das ist quasi schon aufgeritzt, aber noch nicht hineingespitzt. Ist da auch dein Nachname, ist nicht richtig geschrieben, oder? Aufgeritzt. Doch, mit Doppeltier, oder? Aber nicht hier ach nee, da, sorry. Schmidt wie Gott, nicht wie Damen-Toilette. Also, wir haben auch einen Zettel darin. Ja. Und da sehe ich folgenden Text. Hallo, liebes Ach! Also alles in Großbuchstaben. Danach geht's aber mit, keine Ahnung. Nur mal weiter. Keine Ahnung, wie man das nennt. Viele liebe, hab euch beide lieb, Grüße oh. an die beiden Ex-Kollegen Dominik und Jürgen. Das bin ich. Danke möchte ich aber allen dreien für euren wunderbaren Podcast. Das Ach hat mich nicht nur zum regelmäßigen Podcast-Hörer werden lassen. Ach Schmarrn. Und mir viele schöne neue Formate Dollop eröffnet. Das Pendeln, Joggen und Zeit totschlagen ist mir mit euch im Ohr deutlich einfacher und lustiger. Und weil ich euch in guter alter PC-Games-Podcast-Tradition schon immer ein Päckchen schicken wollte, tue ich das auch hiermit. Ich weiß ja, dass ihr schon alles habt und prinzipiell wunschlos glücklich seid. Also, was euch schicken. Mit lokalem unterfränkischem Bier brauche ich euch in Mittelfranken nicht zu kommen. Also, Chili-Soße. Yeah, geil. Selbstgemacht von mir mit selbstgezogenen Habanero Chili. Oh, stimmt, das postet er mal großartig. Mhm. Scoville Scala, das ist so die Schärfegrad, geschätzt um die 250.000. Tabasco hat 50.000, die schärfste Chili der Welt, Carolina Reaper, baue ich im nächsten Jahr an. Die kommen dann auf 2,2 Millionen Scoville. Gibt es eine schöne Netflix-Doku? über Rob? Nee, ja, genau. Das wäre sehr das geil. Auch. Ernsthaft, das gucken. Zeug ist echt lecker. Geschickt habe ich euch 6 kleine Gläser mit 2 verschiedenen Soßen. Sehr cool. 4x Sriracha-Style mit viel Knoblauch und Ingwer. Fuck yeah. Und 2x Mango-Habanero. Mehr hatte ich nicht. Jesus. Und das ist geil, wenn dieses und so dabei stehen würde. Nee, das tut's nicht. Das sag gerade ich. Ich bin einfach, ich bin schon ein Freund von Sriracha. Ich habe ja auch eine Taschen-Sriracha immer dabei. Ein ordentliches Label habe ich immer noch nicht. Also wenn ihr einen guten Grafiker kennt, immer her mit Ideen. Da, glaube ich, kann ich aushelfen. Admirals Horns Afterburner. Wäre doch kein schlechter Name. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Zeug live in euren Aufzeichnungen süffelt. Das bleibt aber natürlich euch überlassen. Also dann hole ich jetzt mal ein kleines Löffelchen. Ja, also, passt hervorragend zu gegrilltem. Teste das mal aus. In Suppen oder zum Dippen für Knabberzeug. Also ich hätte Lebkuchen da. Vorsichtig portionieren am Anfang. Ich lege ein paar Cracker bei für die ersten Gehversuche. Wie klug ist das? Wie bitte? Und eine letztgeerntete frische Habanero. Genrefans greifen bedenkenlos zu. Alle anderen lecken Probe. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem kleinen Geschenk. Vielen Dank für so viele schöne Folgen. Ach, bleibt gesund und bitte hört niemals mit dem Podcast auf. Bis bald, der Rob. Unterschieben und darunter noch ein Herz, in dem Ach steht. Das ist ja krass. Die Aufhänge in die Wand. Guter Typ. Rob, ja, danke. Guter ja, Mann, guter Mann. Kekse. So, also die so guten Tuck-Kekse. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu antworten, ey, was ist eigentlich aus dem Lauder-Podcast geworden? Den macht jetzt Mickey Nein, oder das Liza Minnelli? Das war jetzt nur für, okay. nur für Rob. Das. Nur für Rob. So, also, dann. Sollen wir die jetzt ernsthaft jetzt auspacken? Ja, wir probieren die Soße jetzt. Ich glaube, wir knuspern jetzt nicht mit den Keksen. Ja. Aber ich, das Lustige ist, wenn es mir zu, ich vertrag gut scharf, ja. wenn es mir zu scharf ist, kriege ich Schluck auf und ja. Nachdem wir mein, mein verkniffener Hickser neulich schon Nieser, so viel Ich glaube, ich weiß, welche wir probieren, die hat nämlich hier leider größeren Schaden schon erlitten okay. und es ist kaum noch was drin. Der Rest ist leider im Paket verteilt. Da. Oh, das ist aber schade. Und, ich wasche mir auch gleich die Hände, weil sonst gibt es, glaube ich, ganz viel Aua, wenn man sich dann. Also, warte mal, soll ich das mal kurz irgendwie dokumentarisch festhalten, wenn ihr das hier schon so. Also, ich habe so eine Löffelspitze voll. Ja, Moment, wartet mal. So, du nimmst das andere Ende. Ich werde jetzt mal hier aus der Ich-Perspektive das mitfilmen. So, jetzt na dann, bitte. Warte mal, plink. Warte mal, komm ich hier ans was, Mikrofon. Hä, was? Ja, anstoßen. Das war sehr leise, wir haben mit dem Löffel angestoßen. So, Achtung. Holy Foley. Mm. Oh! Ist die fruchtig. Sehr, sehr gut. Aber die ist wirklich scharf. Ja, das stimmt. Geil. Und jetzt noch auslecken, bitte, Dominik. Mich wundert tatsächlich, warum es den Karton nicht durchätzt hat, weil der so scharf ist. Das stimmt. Hat der Philipp nur so getan, als hätte er das gegessen? Nee, oder? Also Rob. Ich bin ja legendär dafür, dass ich immer meine Kolleginnen und Kollegen erzähle. Und das ist ein Running Gag, dass immer jemand, der mein Kantinenchef, immer versucht, mir was Scharfes zu besorgen. Und ich immer lächle und sage, ja, du schaffst es eh nicht. Aber das ist wirklich scharf. Das ist super scharf. Aber es schmeckt auch wirklich sehr gut. Das ist genau der Punkt, was ich mag bei scharfen Sachen. Wenn es dabei noch gut nach was schmeckt, weil nur stumpf scharf, dann gehe ich in den Laden und kaufe mir so ungefähr, dann kann ich mir auch Reizgas irgendwo reinballern oder irgendwas ungefähr. Zu einem, wenn ich nur den Schmerz habe. Kannst jetzt aufhören, Jürgen. Das ist echt gut. Ich warte noch auf die Tränen und den Schluck auf. Nee, also ich kenne ja meine Limits so. Das ist ja wie, man geht ja nicht mehr auf die Weihnachtsfeier also und leid besoffen. Also anders, es ist deutlich schärfer als die Sriracha, die ich sonst zu mir nehme. Aber schade. Aber sehr, sehr lecker. Von daher vielen lieben Dank. Das ist echt sehr großartig. Schade, dass das eine Glas zerrissen hat. Ich hoffe, der Rest ist ganz. Wir werden sehen. Als ihr gerade jetzt so kurz leise wartet, vielleicht mal kurz eine Edelmarke setzen. Ja, aber Jürgen, willst du auch noch probieren? Nee, jetzt gerade nicht. Weitermachen. Ja. Ich habe Toonstruck durchgespielt. Ja! Tatsächlich ist es sehr unbefriedigend, weil es einer der typischen Fälle ist, wo eigentlich ein zweiter Teil hätte kommen sollen und dann quasi einige Handlungsstränge offen sind. Mhm. Aber ich kann mich nur wiederholen, es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Das ist ein schönes Spiel. Und was ich revolutionärerweise getan habe, mit The One and Only Sean Barons zusammen, ich habe ein Brettspiel gespielt. Jetzt wisst ihr, welches Brettspiel? Natürlich. Stardew Valley. Ach, das gibt es als Brettspiel? Das ist ein kooperatives Brettspiel. Du spielst quasi zusammen, um die kooperative Ziele zu erreichen. Und was soll ich sagen? Wir haben es nicht geschafft. Also, aber stopp. Stardew Valley ist ja eigentlich ein Computerspiel. Ja. Das ist ja jetzt so der Trend seit Jahren, dass wo hier Dark Souls, Bloodborne, Slay the Spire. Hol mir mal die Hürden ab. Das ist ja so ein bisschen du steuerst ein Männchen durch die Landschaft, kannst so Gemüse anbauen und ernten, kannst in Minen gehen und da so Steine abbauen. Das kannst du auch im Brettspiel tun. Pflegst Freundschaften zu den Leuten im Dorf. Welche Bestandteile davon hat das Spiel? Und Fischen gibt es noch. Ja, ist alles, was du gesagt hast, ist in diesem Brettspiel. Also es ist wirklich, wir waren uns auch einig, es ist wirklich wunderschön und sehr, sehr wertig. Und alle Aspekte, die du genannt hast, die Stardew Valley so ausmachen, die sind da auch schön repräsentiert. Ja. Also für alle Fans da draußen kann ich wirklich sehr empfehlen. Aber ist auf jeden Fall fordernd. Sehr gut. Aber ich bin super gespannt auf Slay the Spire. Aber das haben wir das letzte Mal schon gehabt, ne? Ich glaube nicht. Ich muss jetzt 12 Monate warten. Slay the Spire vorbestellt. Ja, Gebackt habe ich es. Gebackt. Und obwohl das Spiel eigentlich schon fertig ist und das eine etablierte Company ist, die einen Haufen Geld eingesammelt hat, brauchen die jetzt 12 Monate, um das zu verschicken, finde ich schon Jürgen, krass. Und passend zu deinem Bild, Jürgen backed, all right. Backstreet Boys? Weil ja, ja, ich habe schon verstanden, ich fand es nur nicht witzig. Okay, aber du grinst dabei und sagst, ich finde es nicht witzig und dabei grinsen ist komisch. Ja, er darf es halt nicht zugeben. Ja, das ist halt ja. Ich habe, wie ich Udo die Tage geschrieben habe, embrace the Geilheit. So, weil er, wir haben es über peinliche Musik gehabt und so. Ja. Und dann hat er gemeint, so, ihm ist schon ein bisschen peinlich, dass er irgendwie als 16-Jähriger Life is Life so abgefeiert hat, so von Epos oder wie heißen die? Na, na, na, na, na. Opus. Opus, nicht Epos. Epos wäre auch cool. Nein, nein, es gibt keine peinliche Musik. Embrace its Geilheit, ja. Das ist einfach so. Das ist so wie, man kann Musik auch nicht ironisch hören. Aber wir draufgekommen sind, weil ich Westernhagen empfohlen habe. Deswegen ja. hat er mich aber jetzt nicht wieder Westernhagen thematisieren, bitte. Oh, ich habe die Tage einen Artikel gelesen über, Mensch, wie heißt der denn nochmal? Westernhagen. Das wäre so geil, wenn das Boah, das ist jetzt so peinlich. Der Godfather of Synthesizer, von dem das Popcorn kommt. Nein. Wie heißt denn der? Ach, Gianluigi, bla bla. Wie heißt der? Gib doch den Song von Daft Punk. Wie heißt denn der von Daft Punk, der Song? Komm, Jürgen. Daft Punk bin ich raus. Da muss ich an Simon Pangerl denken, der mir den empfohlen hat. Giorgio irgendwas. So. Nein, Gershon Kingsley meine ich. Dann meine ich nicht den. Ja. So, warte, Moment. Ich lasse uns aber auch kurz den anderen finden. Und da bin ich nämlich wieder drauf gekommen, wie toll eigentlich diese Originalaufnahme von Popcorn ist. Nicht mal die von Hot Butter, die ja die meist wieder als das Original kennt, sondern das von dem. Weil die ist, ach, einfach toll. Habe ich dann heute nochmal gehört und habe mich darüber gefreut. Ich finde, man merkt, dass wir zwischen der letzten Aufnahme und heute keine Bonusfolgen aufgenommen haben. Übrigens aufgenommen haben. Das stimmt. Liegt halt dran, dass die letzte Aufnahme wirklich so ein, oh shit, wir schieben nochmal. Und die hier jetzt relativ früh ist, aber irgendwie sieht es denn dann mit der Aufnahme danach aus? Was haben wir denn da schon geplant? Oh nein, Giorgio Moroder. Ja, die nächste wird wieder etwas später stattfinden, weil wir, das haben wir auch gar noch nicht, stimmt, das haben wir überhaupt noch nicht angekündigt. Aber wir werden in Erlangen auf den Spielertagen live zu hören sein. Im E-Werk am 25. Januar, 26. Januar? Irgendwann an diesem Wochenende. To be defined. Ich weiß nicht genau, an welchem Tag. Entweder Samstag oder Sonntag, am letzten Wochenende im Januar. Fantastik. 2023. Das wird cool. Und das wird auch unsere nächste Aufnahme. Also wir machen jetzt quasi notgedrungen so eine kleine Winterpause, weil dazwischen noch eine reinzuquetschen, das wäre mir jetzt viel zu stressig geworden. Und dann im Februar machen wir wieder hoffentlich im Monatsrhythmus weiter. Das heißt, das hier ist so die Weihnachtsfolge. Und die nächste ist dann die. Und wann? Ich muss nur wissen, wann ich dann wieder die nächste Valentinstagsfolge einplane. Und er guckt. Also die hier kommt raus. Jürgen guckt Dominik freudig an. Dominik reagiert überhaupt nicht. Ah, ich werde da nicht drauf reagieren. Am 16., wenn heute wieder jemand versucht, 10 abzuknabbern, dann stehe ich auf und gehe. 16. Dezember. 10 weiß ich nicht, aber mal gucken. Ach. Ja, das ist jetzt gut, das anzukündigen, wann die Aufnahme, die man gerade hört, rauskommt. Ich liebe aber ich fand es interessant. Also ja, mich hat es weitergebracht. Oh, danke. Also, liebe Leute, mit anderen Worten, wir versuchen, euch an der Stange zu halten mit schönen Bonusformaten und Dingen. Die nächste volle Folge sozusagen kommt etwas später als jetzt vielleicht gewohnt. Ja, nächstes Jahr. Irgendwann 2023. Ja. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was loswerden? Giorgio Moroder wird 1918 geboren in … Giorgio ist sehr warm. Ernsthaft? Alter. Die deutsche Version? Georg. Schosch. Der Schosch. Der Georg. Oder Gerich. Seid ihr, also kennt ihr jemand, oder andersrum, ist bei euch eher Schosch oder eher Schosch. Gerich eine Sache? Schosch und Schoschi. Also, weil ich weiß, dass Gerich eigentlich so die fränkische Version ist, aber … Die meisten Leute, die ich kenne, machen aus Georg eher Schorsch. Ja, witzigerweise kenne ich einen, der ist Italiener und dessen Sohn heißt Giorgio. Und er selber sagt aber immer, er redet immer vom Schorsch. Finde ich sehr lustig. Aber schon allein von dem Lied von, wie heißen die Zigeuner hier aus der Gegend? Gankino Circus, danke. Zigeuner sagt man nicht mehr, Jürgen. Naja, aber die sind so eine, die machen das ja ironisch. Sagt man nicht mehr. Die machen so Zirkusmusik. Ja, man sagt auch nicht mehr Eskimos. Ich weiß schon, tut mir leid. Dann mach's doch nett. Ja. Habe ich aber. Ja, das hast mich völlig rausgebracht. Was wollte ich jetzt sagen? Die mit haben deiner ein, Wokeness. Die haben ein Lied, und das da geht, wo ist denn das Gerchler? Das Gerchler ist halt nicht daheim. Das ist ja großartig. Und das, ich kann ist, und das ist eigentlich so ein Kirchweih-Klassiker. Ja. Na, das kennst du nicht. Nee. Das ist wirklich so ein Kirchweih-Lied. Okay. So. Wo ist denn das Gerchler? Das Gerchler ist halt nicht daheim. Ja, das ist auf der Kerwa und frisst die ganzen Bratwurst zusammen. Okay. Also, ich muss gestehen, als Kind war Kirchweih lustig, weil irgendwie Fahrgeschäfte. Aber wenn du als Erwachsener einfach Bier nicht magst, ja, dann ist Kirchweih oft echt ein bisschen fad. Ja, oder Schlägereien. Okay, also Gerchler kennt man tatsächlich, aber ich würde auch sagen, der moderne ist der Schorsch. Der Schorsch, Georg Ossek, wird am 21. Mai 1919 in Prag geboren. Mhm. Prag ist die Stadt… Echt, was habe ich gesagt, 1918? Ich war echt erstaunlich nah dran. Ja, und von Prag sind wir auch mal gar nicht weit weg mit Nürnberg. Da kann man hier in den Bus sich reinsetzen und rüberfahren. Sechsmal am Tag, glaube ich. Echt so oft? Ja, hier die Fernbusse da an der Rundenburger Straße. Das ist echt krass. Ja, aber dass sie so oft fahren, wusste ich nicht. Prag ist die Stadt des, wie wir alle wissen, der Moldau. Falsch. Brücken. Also natürlich Moldau. Nein, ist schon richtig, aber das meine ich nicht. Wollte ich damit sagen. Obladen? Nein. Das ist Karlsbad. Nein. Die Stadt des Golems. Stimmt. Echt? Wusstest du das? Ja, ich war mal in Prag. Okay. Also als Klassenabschlussfahrt, als ich mein Abitur nachgeholt habe. Also was ist der Golem? Und wehe, du sagst jetzt, das ist eine Internetseite? Da war ich schon bei der Redaktion von Golem.de. Ja, das meine ich aber nicht. Also, der Golem ist eine, ich glaube, jüdische Legendenfigur. Ein aus Lehm geformter, ja so humanoides Wesen, dem man einen Befehl sozusagen in den Mund legt, also das heißt, man schreibt ihn auf den Zettel, steckt ihn in den Mund und dann führt er das Ganze aus. Wie er das halt einfach jetzt weiß schon wieder. Kinder kennen das heute aus Minecraft. Aber hat mit dem Golem überhaupt nichts zu tun. Im Alter von 2 Jahren schieben ihn seine Eltern zu den Großeltern. Ein Zettel in den Mund. Aber Sekunde, hast du das jetzt wirklich geplant, mich dann uns zu fragen? Nee, ich habe hier nur stehen, die Stadt des Golems, also des mystischen Wesens, nicht der Internetseite und hätte es dabei belassen, aber wenn du mehr weißt, ist doch gut. Also unseren Schorsch schieben seine Eltern dann zu den Großeltern ab und die sind auf der böhmischen Seite des Erzgebirges. Aus Böhmen kommt die Musik. Da kommt wieder ein Klassiker. Der Schlüssel zum Glück. Da hat man schon und alle Tore schließen. Heute müssen wir echt GEMA aufpassen. In den Himmel hinauf. Das Schöne ist, du hast den Song schon mal gesungen in Ach. Echt? Ja. Immer wenn Böhmen kommt, es gibt so Leute, die lassen sich immer von den gleichen Begriffen triggern. Ja. Georg liebt Märchen. Oh. Und was er nicht so gut kann, ich auch, ist die Realität von der Fiktion trennen. Oh. Als er 7 oder 8 Jahre alt ist, gerät er darüber immer wieder mit seinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden in Konflikt. Das Rotkäppchen gab's echt? Nee. Warum soll Schneewittchen nicht gelebt haben? Zwergen, Stiefmütter, das gibt's doch alle Tage. Das war ein Zitat. Okay. Seine Großeltern haben daran vielleicht einen gewissen Anteil, denn zum 11. Geburtstag kriegt er eine besonders schön illustrierte Ausgabe der Grimmschen Märchensammlung. Mhm. Ja, da ist die Großeltern sind super schuld, dass er nicht die Realität von Fiktion unterscheiden kann. Naja, aber es wird weil auch sie eine Frage ihm ein Märchenbuch sein, geschenkt haben. Ja, aber ob die sagen, hier sind lustige Geschichten oder das stimmt weil alles genauso. Besonders die Geschichte mit dem süßen Brei hat es ihm darin angetan. Kennt ihr die? Natürlich. Jetzt nicht erklären, denn ich habe jemand anders, der das für uns macht. Ist es Johannes? Die Kinder von Jürgen. Ja, wer erklärt denn Märchen ins Internet? Also gibt es nur einen. Ich habe sogar, das Schöne ist, ich habe 2 Versionen, ihr dürft jetzt wählen, die Hochdeutsche oder die Fränkische. Naja, Hochdeutsch für unsere Hörerinnen und Hörer. Dann gibt es die andere, dann erinnert mich dran, später im Abspann. Der süße Brei, ein Märchen der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein armes, frommes Mädchen. Das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald und begegnete ihm da eine alte Frau, die wusste seinen Jammer schon und schenkte ihm ein Töpfchen. Zudem sollte es sagen, Töpfchen, koche! So kochte es guten, süßen Hirsebrei, und wenn es sagte, Töpfchen, steh! So hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei, so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter, Töpfchen, koche! Da kochte es, und sie isst sich satt. Nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht. Also kochte es fort, und der Brei stieg über den Rand hinaus und kochte immerzu, die Küche und das ganze Haus voll, das zweite Haus und dann die Straße, als wollt's die ganze Welt satt machen und ist in der größten Not und kein Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur »Töpfchen, steh!« Da steht es und hört auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. Oh, wer mehr hören will, Johannes Kuhs Podcast, nein, Johannes ohne Kuh Podcast. Ein Wolf fließt Märchen. Dankeschön. Es ist jetzt nicht das realistischste Märchen. Also, warum? Weil ein infiniter Blob aus süßem Brei vielleicht jetzt nicht unbedingt so realistisch ist? Das sagst jetzt du. Ich möchte dazu erzählen, ich habe, als die Pandemie am wildesten war, meinen Brei Neffen gekocht. Auch länger nicht gesehen. Und da habe ich ihm ein komplettes Buch eingelesen, das ich mal von meiner Schwester geschenkt bekommen habe. Und es heißt, Janosch erzählt Grimms Märchen. Und es ist so eine Neuinterpretation von lauter Grimms Märchen und da ist auch der süße Brei drin. Und da wandelt er es aber so ein bisschen ab, dass die halt auch diesen Topf hat und so weiter. Aber dann halt auf den Trichter kommt so ein, der schmeckt ja mega gut. Und dann fängt es halt an, den einfach, also die lässt es einfach immer weiter kochen, aber füllt halt erst den Gläser ab und verkauft es und baut einfach so eine Fabrik außenrum, wo halt dann der Topf einfach die ganze Zeit rausläuft. Aber irgendwann geht was in der Fabrik schief und dann gibt es halt auch die Brei-Überschwemmung. Aber voll gut in die Gegenwart gebracht, ne? Ja, und das mit dem Realismus ist ein interessanter Punkt, denn ihr müsst über Georg wissen. Es gab diesen Topf, wirklich? Ihr müsst über Georg wissen. Der will zwar unbedingt an Märchen glauben, aber er ist eigentlich eher so der wissenschaftliche Typ. Okay. Am 21. Mai 1930 sind die Großeltern abends nicht zu Hause und der Georg wagt ein Experiment. Ich koche jetzt Brei. Er mischt verschiedene Varianten von Hirsebrei an. Unter anderem einen mit Wasser, Natron, Hirse und Hefe. Er ist überzeugt, Hirsebrei verhält sich genau so, wie es die Grimms in ihrem Buch beschrieben haben. Boah, aber Hefe! Ja, wie soll der denn sonst so groß aufgehen? Also stimmt natürlich, Backpulver. Die Großeltern kommen nach Hause in eine beißend gelbe Rauchwolke, in der irgendwo tief darin ihr Enkelsohn herumwuselt. Auf dem Herd, oh Gott. Auf dem Herd steht ein eiserner Topf mit Hirsebrei. Der Inhalt ist tatsächlich übergelaufen. Wer hätte es gedacht? Wenn auch nicht in dem Maße, in dem Georg das erwartete. Immerhin, die Natron-Wasser-Hefe-Hirsebrei-Variante bringt es beim Versuch aufs Dreifache ihres Volumens. Nicht also, schlecht. Schon mal gar nicht schlecht. Das geht aber noch besser. Die Großeltern sind nicht amüsiert. Und Georg sieht ein, ja, Märchen sind womöglich nicht wortwörtlich zu verstehen. Aber so ganz verabschieden mag er sich von dem Gedanken noch nicht. Er hat auch gleich so eine Art Erklärung parat. Also er erklärt sich das dann so, das Mädchen aus dem Märchen, das muss quasi vor lauter Hunger diesen Brei einfach so ein bisschen halluzinierend, übertrieben, vergrößert, ausgeschmückt haben. Dass das im Kern aber eine wahre Geschichte ist, daran besteht kein Zweifel. Aber seine Großeltern haben ihn jetzt auch nicht so krass bestärkt darin, sondern sie haben ihm nur dieses Buch geschenkt. Ich habe dich ja gerade schon ein bisschen verarscht, weil ich meine, jedes Kind dieser Welt hat irgendein Märchenbuch mal geschenkt bekommen. So. Oder ist seine Oma oder sein Opa schon so jemand, die ihn dann quasi in diese Fabelwelt aber so es sind, extra noch bringen? Es sind ja schon ein bisschen die Nuancen, ne? Also ich meine, klar gehst du dann nicht hin und sagst, so, das ist die Realität, aber es ist ein bisschen, wie du das dann für die Kinder einordnest. Ja, ne? Mein Vater hat auch bei jeder Gelegenheit den Struwwelpeter zitiert. So, es war halt aber klar, mit einem schelmischen Grinsen zitiert, ist das irgendwie vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen. Aber ich glaube, das hat Generationen von Kindern auch ganz schön verschreckt. Oh das ja, Buch. Das also ist das hängt immer so. So schwarze Pädagogik, Hallöchen. Ich meine, die sind ja, früher gab es ja wirklich so ein, dann kommt der Schwarzmann und frisst dich, wenn du nicht schläfst. Sieh einmal, dort steht er, unser Struwwelpeter. Ich kann es leider nicht mehr, aber mein Papa hat es wirklich oft. Das sind schon harte Sachen auch. Also Struwwelpeter oder Finger abschneiden. Oder Max und Moritz, die einfach am Schluss zermahlen werden und alle so, haha, geschieht ihnen recht. Ja, eat this. Und 1900 auch einfach die, wie heißt die, die mit den Streichhölzern, wo Minz und Mounts, die Katzen. Ja, das ist ja alles in dem Struwwelpeter drin. Ja, genau, aber die dann einfach verbrennt, weil es halt nicht gut aufpasst. Ja, aber Max und Moritz ist nicht im Struwwelpeter drin. Das Nein, aber nee, das ist ja auch Bush. Genau, das nur für den Kontext. Ja. Ja, nicht, dass da jetzt übrigens, jemand... Übrigens, nee. Ja, ja. Aber das Thema Stuhlpeter ist ganz interessant, da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu. Ach. Es gibt auch eine, so die Stuvelise heißt es denn, glaube ich, so die weiblich interpretierte Version. Der wurde mehrfach transformiert, ja. Und es gab, glaube ich, auch den Stuvel-Hitler. Gab's nicht auch, es gab auch mal eine Stuvel-Petra, glaube ich. Ja, oder die Stuvel-Petra. Ja, ja, das war dann so eine Parodie von Adolf Hitler, sozusagen als Verspottung von anderen Ländern über Hitler. So ganz skurrile Sachen. Also es gibt ganz viele Uminterpretationen vom Stuvel-Peter. Wir haben im Vorfeld mal wieder den legendären Nürnberger Imbiss Kerscher gehabt, so. Das Beste, was es überhaupt gibt in Sachen Imbiss. Und ich spür's gerade. wenn mir noch der Philipp noch erzählt hat, dass er früher Schulungen gegeben hat, wo man mittags dann vom Kerscher geholt hat und erst mal eine Stunde danach von den Rezipienten nichts mehr verlangen konnte. Ihr beide merkt, gibt mir nicht das Gefühl, als wenn ihr quasi in der Verdauung angekommen wärt. Nee. So. Okay, alles klar. Aber totally worth it. Nö. Auch so kleinen Schnitzel-Sandwich. Ich habe extra heute Mittag ein bisschen gespart an meinem Mahl. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. An meinem Mahl. Ich kann dir aber auch den unbequemen Stuhl hier ohne Rückenlehne anbieten. Hast du eigentlich die Heizung jetzt runtergestellt? Nee, aber ich glaube, die geht irgendwann einfach aus. Weil es war ja extrem warm hier in diesem Raum. Das hilft mir, glaube ich, nicht. Ja, aber Philipp, kannst du mal checken, ob die noch läuft? Die macht auch Geräusche. Und dadurch, dass die Geräusche jetzt ausbleiben, nehme ich an, dass die abends einfach nicht mehr heizt. Also auf jeden Fall, sie framen, wie man ja neudeutsch sagt, ist vielleicht etwas zu realistisch für das kindliche Gemüt des Schorschs. Ja, man ist ja jetzt in dem Alter vielleicht auch nicht für die Wahrheit so zugänglich und macht sich die Welt so ein bisschen, wie sie einem gefällt. Ja, also nicht wie Erwachsene heutzutage. Hey, Pippi Langstrumpf. Ich übertreibe natürlich auch ein bisschen, aber was? Georg hat wirklich, er sieht die Wahrheit hinter der Geschichte. Ja? Behind the mirror. 1932 wechselt Georg auf das Realgymnasium in Dux in Nordböhmen. Das Realgymnasium? Ja, der Realgymnasium. Nee, da gehen Real to Real auf die Schule. Real Ones Know? Ja, Real to Real sind die Typen hinter, wie heißt der nochmal? Wow, heute stehe ich echt mir selber wegen auf dem Schlauch. Heute stehe ich mir selber auf dem Schlauch. Ja, gut, ne? Das klingt schmerzhaft. Oh, ja. Wie heißt denn der Song, der mit Madagaskar nochmal berühmt wurde, eigentlich aus den 90ern? Ja, es ist irgend so ein Dance, so Eurodance-Scheiß. Mir sagt Real to Real schon auch noch was, aber ich krieg's jetzt auch Real nicht hin. Real to Real and the Mad Stuntman und der Song hieß Wow, I like to move it. Ah, ja, genau. Okay. Ja, stimmt. Okay, jetzt wollte ich und ich höre tausende von Menschen gerade schreien, die unseren Podcast hören. Es ist I like to move it. Hockt ihr mal beim Jauch drin. Möchtest du auch das noch kurz vertonen, Dominik? I like to move it. Ist ja nicht so ein Frosch auch? Ach, ich weiß nicht. Nee, die Lemure. Meine Kinder haben mich bei der Dia-Show, von der ich euch vorhin erzählt habe, auch gefragt, was wir mit dieser gelben Puppe die ganze Zeit hatten. Denn wir hatten in unserem ersten Urlaub in Italien Das ist Chucky. Einen Flat Eric dabei. Und dann musste ich irgendwie erklären, A, was Flat Eric ist und B, was Werbung ist, die im Fernsehen kam. Und dass der Würstchen geraucht hat. Dass der Würstchen geraucht hat. Geraucht. Ja, in dem Musikvideo zu Flatbeat hockt er irgendwann ja in seinem Büro als irgend so ein Chef und packt irgendwann so eine Zigarrenkiste aus, wo aber so Würstchen drin sind. Diese Levis-Werbung, die habe ich noch genau vor Augen und vor Ohren. So, das war schon auch. Wer auch immer die gemacht hat, Hut ab. Also, wo war ich gerade? In Nordböhmen, ne? Er fällt dort mindestens einmal auf, als er versucht, die Geschichte, im Geschichtsunterricht wilde Theorien über den Märchenkönig Drosselbart als Tatsachen zu verkaufen. Er stößt auf taube Ohren und lernt, dass er mit unbewiesenen Theorien vielleicht ein bisschen vorsichtiger umgehen muss in Zukunft. In jenen Jahren fällt ihm ein Buch eines bekannten Archäologen in die Hände. Indiana Jones. Nee, Namen will ich auch nicht sagen, weil halt. Aber der ist sehr umstritten und das ist genau das, wir haben was, den Hund Indiana genannt. Und das ist genau das, was Georg anspricht. Ich sag mal so, vielleicht Däniken ist so die Richtung müsst ihr euch vorstellen. Ich wollte gerade fragen, Däniken, okay. Nee, okay. Es war nicht Däniken, könnt ihr euch vorstellen. Mhm. Also, er besorgt sich jetzt eine Schaufel und buddelt. Einfach mal, weil ich finde das spannend. Was man sehen kann, ist gar nichts, soll er bei mehr als einer Gelegenheit gesagt haben. Das meiste liegt hier drunter. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nicht unwahr, ich meine, Oberfläche von der Erde, nicht viel, der ganze Kram unter der Erde, ziemlich viel. Aber jetzt einfach mal so losbuddeln, also er macht keine nennenswerten Entdeckungen. Nach der Schule folgt eine kurze Stippvisite beim Militär, Als Soldat ist er untauglich und landet schließlich als Hilfslehrer in Königgrätz. Das ist so die Schützengräben, so 12 Meter tief. Als Anfang 1945. Aber auch geil, dass er Lehrer wird. Du bist untauglich, du bist Lehrer. Ich springe sehr stark und es ist auch schön, wenn man den Krieg mal nicht in seiner Gänze irgendwie thematisieren muss. Als Anfang 1945 der Krieg dann doch ziemlich nahe rückt, werden er und seine Schulklasse nach Aschaffenburg in Bayern versetzt. Oh, das ist ja auch nicht weit weg. Also hier. Evakuiert. Ja, das ist nah. Er fühlt sich pudelwohl, kommen doch die Grimms ebenfalls aus der Gegend. Also die kommen aus Hanau. Muss ich auch nachschlagen, ist tatsächlich nicht so arg weit von Aschaffenburg weg. Mhm. Und der Wald hier in der Gegend, den kennt er natürlich aus den ganzen Märchen, aus den ganzen Geschichten. Also du meinst jetzt nicht den um Nürnberg rum, sondern nein, den in der Gegend. Den jetzt in der Gegend. Genau. Okay. Ihr müsst euch das vorstellen. Also ich folge in meinem Kopf so den weißt du, ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Wir sind jetzt quasi im Spessart. Ja. Das ist der Forsthaus? Ich mach die Augen zu. Dominik schläft echt lecker. Nein, ich kenne nur das Spukschloss. Ah. Das Spukschloss im Spessart. Besonders fasziniert ist er von dem Teil des Waldes, der bei den bayerischen Ureinwohnern nur als der Hexenwald bekannt ist. Ureinwohner? Naja, halt die bayerischen Ureinwohner. Ich will nicht so sagen, so wie der Kräutersepp, das ist ja die rassistisch, bayerischen das lasse ich jetzt. Die bayerischen aber Primitiven. Ich nutze alle anderen fälschlichen Völkerbezeichnungen und irgendwie Ressentiments, die lasse ich stehen. Aber ich sage lieber bayerische Ureinwohner als Bayern. Das mit Kräutersepp zu ersetzen, finde ich gut. Keine Ahnung. Ja, du hast es ziemlich gut zusammengefasst. Oh Mann, ey. Ossek kann nicht so recht herausfinden, warum der Wald so heißt. Aber ein Bauer erzählt ihm von einem Hexenhäuschen, das es hier irgendwann mal gegeben haben soll, das aber noch nie jemand wirklich gesehen hat. Oh, Blair Witch Project. Georg ist super neugierig. Kein Zweifel. Aber das Weltgeschehen. Stellt sich schon mal in die Ecke. Aber das Weltgeschehen funkt ihm dazwischen. Der Krieg endet und er landet über mehrere Stationen dann als Studienrat in Frankfurt. Ich verstehe aber irgendwo ein Stück weit auch, dass was wie so ein Wald, gerade wenn man durch eine Ecke Deutschlands fährt, wo man sagt, das ist so richtig dichter, dunkler Wald und da hängt so ein bisschen Nebel drin, dass man da, als jemand, der da irgendwo in der Nähe wohnt, sich schon denkt, oh, da haben bestimmt irgendwelche Gestalten drin und kochen Suppe oder irgendwie machen gruselige Sachen. Weil das ja schon, also ne, wenn da so der Nebel drin hängt und so, Vergleich vielleicht hier im Eck, wenn du so in die Aisch-Gegend kommst oder sowas, um den Herbst rum, und da hängt ja der Nebel um den Flussbett rum, dass dann so Geschichten gibt, wie, da hockt der Hegelmoor drin, also diese Sagengestalt, die die Kinder reinzieht mit so einem Haken. Der Hegelmoor? Das ist der Hegelmoor. Ich muss jetzt mal tatsächlich, ich unterbreche das laufende Programm. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen mit dem Betreff Maurice Flitcroft. Das finde ich jetzt, doch spannend. Ja. Soll ich da mal reingucken? Ja. Lieber Herr Kraus. Von Marie-Louise. Hallo ihr drei. Erstmal ganz lieben Dank für euren Podcast. Ich schaue gerade, wer weiß denn sowas? Und es wurde diese Frage, siehe Foto, gestellt. Dank euch wusste ich die Antwort sofort. Macht bitte weiter. So. Bin ich gespannt. Das ist die Frage. Die Frage ist... Stopp. Beantwortet sie nicht. Wir müssen gucken, kann sie Dominik beantworten? Welcher deutsche Podcast? Naja, eben, die Frage ist relativ naheliegend. Die Antwort ist relativ naheliegend. Aber die Frage war tatsächlich, wie wurde der Brite Maurice Flitcroft im Golfsport unsterblich? Ah. Und die Antwortmöglichkeiten sind, A, er spielte die schlechteste Runde der British Open aller Zeiten. B, er erfand den elektrischen Golfwagen und das Abschlagtee. Oder C, er war der einzige Brite, der jemals die British Open gewann. Ich weiß es. Und hier einen schön abfotografierten Fernsehbildschirm. Ist das ein Bernd Hoecker? Das ist, glaube ich, ein Bernd Hoecker, ja. Den anderen habe ich noch nie gesehen. Das finde ich auch. Das ist Olaf Scholz. Das freut mich jetzt. Das finde ich sehr schön. Olaf Scholz. Vielen lieben Dank, Marie-Louise, dass du uns. Was sollst du tun? Ich mach bei. Wer weiß denn sowas mit? Dass du uns daran teilhaben lässt. Ja, dankeschön. Olaf Scholz mit der Frisur oder was? Ich versuche doch nur witzig zu sein. Tupi-Versand24. Ja, wenn man das aber nicht sieht, ist es doch nicht witzig. Ja, aber das ist doch, dass der Bundeskanzler dieser Sendung neben Bernd Hoecker ist. Das funktioniert auch ohne die Frisur, glaub mir einfach. Biber mit Dauerwelle auf dem Kopf und du sagst Olaf Scholz. Okay. Georg. Ja. Super neugierig. Hexenwald. Aber also. Studienrat. Weil so crazy, wie du am Anfang, so realitätsfern, wie du am Anfang beschrieben hast, ist jetzt nicht weitergegangen. Er hat ja sein Leben offenkundig unter Kontrolle. Ist cool, dass er jetzt dann so far auf Schüler losgelassen weil wird. Weil wenn er ist ja Betriebsrat sogar schon. Er muss ja Studienrat. Nein, Entschuldigung. Er ist ja Studienrat. Das heißt, er kann ja jetzt auch als Lehrer nicht so schlecht gewesen. So geil, was bei dir ankommt. Was ich absolut, was bei dir ankommt, das finde ich sehr schön. I misspoke. Okay. Ja, es ist eine interessante Wandlung und es wird noch viel interessanter. Also ich lese mal den Absatz, den muss man in seiner Gänze rezipieren. Ich lese den nochmal vor. Die IG Metall. Georg ist super neugierig, aber das Weltgeschehen funkt ihm dazwischen. Der Krieg endet, er landet über mehrere Stationen als Studienrat in Frankfurt. Er heiratet und führt ein ereignisloses Leben. Und dann stirbt er im Alter von 80 Jahren. Das klingt jetzt einfach mega traurig. Also nicht das Heiraten, sondern ereignisloses Leben. Er war immer traurig. Bis zum Jahr 1962. Als ihm auf einmal der Golem erscheint. Nee, der Golem taucht nicht mehr auf. Georg. Als ihm auf einmal Schneewittchen erscheint. Schon besser. Vielleicht nennt er seine Frau so. Georg Ossig. Wobei, Schneewittchen ist irgendwie, ich will gerade irgendwie trotzdem ein bisschen creepy. Georg Ossig? Georg Ossig. Georg. Ich habe Rammstein die Tage gemacht. Rammstein Ossig. Ja. Georg Rammstein. Georg Rammstein Ossig. Georg Ossig wird im Jahr 1962 befördert und nach Aschaffenburg versetzt. 17 Jahre, nachdem er dort weggegangen ist. Er feiert es ziemlich und fühlt sich quasi wieder wie zu Hause und fühlt sich in der Gegend total wohl und geht jedes Wochenende in den Wald spazieren, in dem er früher schon spaziert war. Jedes Wochenende? Der lässt ganz schön krachen. Mon Dieu. Was für ein heurigkeitsches Ich wurde mal in Frankfurt nicht kundig, dass man dort keinen süßen Äppler bestellt. Von einem Kellner beschimpft mit, wir sind hier nicht in Offenbach. Er hat sich umgedreht und recht. Ist gegangen. Okay. Hat keine weitere Bestellung aufgenommen. Ich habe in Frankfurt mal sehr guten Tatar gegessen. Mhm. Hätte ich mal wieder Lust. Also auf Frankfurt und auf Tatar. Ich hätte Lust auf Grisos. Auf Grisos? Grisos, ja. Also Grisou, den kleinen Drachen, den habe ich die Tage erst der Anja Pfirmann anzeigt. Oh. Georg ist jetzt wieder so, also ich müsste das vorstellen, wenn er so ein Flashback in die eigene Vergangenheit erlebt, ja, dann kommen ihm auch so die Gedanken von früher wieder hoch, ne? So diese ganze und die Gedanken Geschichte mit den Märchen und so, das hat er jetzt ja alles ein bisschen zur Seite geschoben, es ist sehr süße Leben Brei. Passiert und hauptsächlich setzt sich in seinem Kopf eine Frage fest. Was, wenn an Grimms Märchen mehr dran ist? Da, da, da. Das heißt ja, das heißt ja Märchen. Das heißt Zufall. Ja, oh, Philipp, du bist eine große Sache. Das heißt ja nicht wenigerchen. Er stellt Nachforschungen an, verliert sich aber immer wieder in den nebulösen Undeutlichkeiten, die so ein Märchen typischerweise auszeichnen. Er wälzt auch Fachliteratur, wobei es da nicht allzu viel gibt, außer ein Werk von Mergenthaler mit dem Titel Das Pfefferkuchenhaus als moralische Anstalt. Wien 1860. Darf ich für den Overall-Kontext nochmal eine Frage stellen? So. Ich habe ein bisschen Angst vor der Frage, aber ja. Die Grimms Märchen sind ja also nicht alle von Grimms, den Gebrüdern Grimm erfunden. Das ist richtig. So. Gar keine. Das mag sein, das ist nicht mal ein einziges, sondern man denkt ja, dass die quasi alle das getan hätten, aber in Wirklichkeit haben die ja nur gesammelt. Genau. Und jedes Märchen hat ja einen Kern der Wahrheit. Also da ist ja tatsächlich. Ist es so? Also tatsächlich ist es so, ja. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung. Also wenn es nur Beobachtungen sind, die da so da waren. Also er wird ja zumindest bei dem einen oder anderen Märchen schon was finden, was sich irgendwie zurückführen lässt. Naja, andersrum würde ich mal sagen, das sind, glaube ich, Geschichten, die aus dem Paulanergarten. Naja, einerseits ja, andererseits aber, die sollen ja, jetzt sind wir wieder beim Stubelpeter, die sind ja auch oft verfasst mit einem gewissen, ich sag mal, moralischen Denken oder einer Botschaft dahinter, wie ein Wenn ich mich jetzt enttäuscht, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich glaube, in einem Radio-Feed schon mal gehört zu haben, dass beispielsweise das Rotkäppchen eigentlich aus Frankreich kommt, also das Märchen an sich, aus dem Volksmund. Und dass es eigentlich eher so ein Bild ist, dass der Wolf eigentlich so ein Mann ist, der dann sich ins Bett legt und da dann das Rotkäppchen sich schnappt und dass das alles ganz schlecht ist und so und dass es so eine Warnung vor Sexualität ist. Also das heißt, das sind in diesen Märchen immer, glaube ich, ganz viel und vor Wackerstein mehr oder weniger brutal verpackte Botschaften drin. Oder wie die, keine Ahnung, Goldmarie und Pechmarie, also Frau Holle, so ein ja, wer richtig hier schön artig ist und alles gut macht, der wird belohnt. Die anderen werden schon sehen, selbst wenn sie am Anfang besser behandelt wird, langfristig wird es ihr schlecht ergehen. Also ich würde mir wünschen, dass ihr bei dem Thema noch ein bisschen unbeleckter wärt, aber ich nehme das, ich nehme das so hin. Ja. Wo kommt eigentlich der Ausdruck unbeleckt her? Wer leckt denn wen in diesem Kontext, in diesem Fall? Vielleicht ist und wir sind ja jetzt auch nicht bei den Tieren, wo irgendwie die Hebamme erstmal über den frisch geborenen Leib leckt. Ja, vielleicht ist es was aus der Philanthropie, also aus der Briefmarkenkunde. Nee, glaube ich nicht. Briefmarkenkunde? Oh, what? Lecker. Naja, weil die ja, ja weil die lecken jetzt unbeleckt ja, sind. Ja. Also das wolltest du uns mich, alles jetzt noch erzählen und wir haben das jetzt quasi schon vor. Nee, so würde ich das nicht sagen. Im Großen und Ganzen betritt Georg Ossek gerade ein völlig neues, bis dahin unbenanntes wissenschaftliches Gebiet. Die Märchenarchäologie. Ossek beginnt jetzt mal so, ja, so hypothetisch irgendwie erstmal, ne? Aber er beginnt jetzt einfach mal systematisch alle Hinweise aus einem Märchen zusammenzutragen, das er besonders. Wer könnte der Mörder sein? Das ihm besonders am Herzen liegt. Gut, Annett. Und zwar? In Grimms Hänsel und Gretel steht zum Beispiel etwas von einem armen Holzhacker, der vor einem großen Wald wohnt. Das ist jetzt mal eine. Sehr vage, gebe ich zu, aber es ist eine Art von geografischer Beschreibung. Mhm. Die Frau des Holzhackers in dem Märchen sagt, wenn alle vier an Hunger stürben, könne der Mann die Bretter für die Särge hobeln. Stürben? Das ist jetzt erstmal, es steckt da ein Hinweis drin. Bisschen düster? Ja, aber da ist der Hinweis auf die Gepflogenheit drin der Erdbestattung. Also das ist schon auch ein Hinweis. Mhm. Man ist da nördlich der Alpen zum Beispiel, ist das sehr üblich. Südlich der Alpen dann in der Zeit scheinbar nicht so. Ah ja. Und ich habe hier noch ein Zitat aus einem Märchen, also aus dem Märchen. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück. Und das tat er wieder und immer wieder. Der Vater sprach, Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück? Hab Acht und vergiss deine Beine nicht. Ach Vater, sagt Hänsel, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Daran erkennt man, dass sie Ade in Franken sind. Ade in Franken? Ja. Sagt er wirklich Ade? Das ist ja großartig. Die Frau sprach, Narr, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Und darin ist natürlich der geografische Hinweis, dass die auf einem Weg sind, der die Ausrichtung Ost-West haben muss. Mhm. Ja, also ganz logisch, ne, wenn die Sonne dann so eine Illusion erzeugt. Und aus der Beschaffenheit der Hügel im Spessart kann man so halbwegs sinnvoll schlussfolgern. Wenn das jetzt der Wahrheit entspräche, könnte man sagen, naja, das Wohnhaus dieses Holzfällers aus der Geschichte, der muss eigentlich am westlichen Rand des Spessartwaldes sein. Aber Jürgen, weißt du noch was, wie das Märchen ausgeht? Es hört nämlich auf mit folgendem Satz. Das Märchen ist aus, da läuft eine Maus. Wer sie fängt, darf sich daraus eine Fellkappe machen. Ist das bei dem Märchen so? Ja. Und jetzt kannst du mir überlegen, eine Fellkappe heißt ja, das muss eine Gegend sein, wo es auch mal kalt ist. Voll schlau, oder? Voll krass. Was willst du mir damit sagen? Und übrigens sagen? Dieser Nebensatz, also dieser Nachsatz zu diesem Märchen, ist einfach der, wo ich mir auch denke, warum ist der da dabei? Ich habe da mit Johannes auch schon mal drüber geredet, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, dass der in anderen Märchen auch noch so ähnlich irgendwie auftaucht. Oder er hat es mir nur als Anekdote erzählt, das kann auch sein. Mhm. Und es gibt noch einen Hinweis in dem Märchen, denn der Dialekt der Hexe im Originaltext deutet eigentlich eher auf Thüringen hin. Mhm. Also Knusper, Knusper, Knäuschen, aber da komme ich dann später nochmal drauf. Aber jetzt schon Oberfranken dann so langsam hier. Das ist jetzt alles immer noch ziemlich vage und diffus. Ja? Das einzig Konkrete, was in dem ganzen Text steht, ist die Bezeichnung Hexenwald. Hexenwälder gibt es laut Georgs Nachforschungen allein im Spessart 16 Stück. Hä, so was gibt's? Ja. Das heißt ein Hexenwald, wirklich offiziell, oder? Ja, das ist halt eine Volkszuschreibung, glaube ich, einfach. Ich denke sowohl als auch. Das ist ja unglaublich. In ganz Deutschland gibt es wahrscheinlich noch unzählige mehr. In Nürnberg gibt es auch Hexenhäusle. Das ist einfach ein Biergarten. War ich schon mehrfach. Ja. Diesen Sommer erst. Ich auch. Als Georg am 10. Mai 1962 mal wieder durch den Wald spaziert, beschleicht ihn ein eigenartiges Déjà-vu-Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass... Das süßer Brei. Der Wald hier sieht aus wie der, den er vor seinem inneren Auge hatte, wenn er als Kind die Geschichte der beiden ausgesetzten Kinder gelesen hat. Was vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass in dem Hausmärchenband, den er von den Grimms hatte, Illustrationen waren. Also die gab es tatsächlich, gab es so einen ganz frühen Band mit der Hausmärchensammlung und die war illustriert und die wurde auch nur einmal aufgelegt. Aber das war zufällig genau der Band, den er von seinem Opa mal bekommen hat. Und warte mal, ich habe das auch kurz hier, eine Sekunde, ich muss mal hier das. Er hat ein kleines Reklamheftchen, ja, wie toll. Reklam. Das ist für ein Reklamheftchen, das ist ziemlich groß, ehrlich gesagt. Und vor allem sind Bilder drin. Oh stimmt, das ist ganz schön dick. So, ihr seht jetzt hier auf der einen Seite, ich sage euch nicht auf welcher, einen Kupferstich aus dem Grimmschen Märchenbuch. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite den Waldweg, den er jetzt gerade vor sich sieht. Okay. es sieht wirklich unglaublich ähnlich aus, aber es sieht halt einfach auch aus wie auf Wald. Dem Wald. Also man kann sehr gut nachvollziehen, wie man, ja, gerade wenn man danach sucht, denkt, dass es exakt dasselbe ist, aber es ist halt einfach ein Waldweg. Es ist halt eine ähnliche, es sind halt ähnliche Baumarten. Ja, aber die Kinder, und, die auf beiden Bildern zu sehen sind, also ist doch ja, gut, aber, 1:1. Ja, aber jetzt sind wir mal ehrlich, könnte es vielleicht sein, dass eines der Bilder eine Illustration ist und das andere ist das nachgestellt? Nee. Nee, das ist hier nämlich aus, da steht keine Jahreszahl, wann die Fotografie erstellt wurde, aber da steht, also sieht der Waldweg heute aus. Das Buch ist von weiß ja, ich nicht. Ja, aber ich meine ja eben, dass die zwei Kinder, die da zu sehen sind, dass auf dem Foto, sind. Dass die da halt auch ja, mit der leuchten, Absicht stehen, das die soll leuchten so aussehen ja wie auch auf dem Foto. Das, die Kinder sind natürlich eingefaked. Ja, eher. Natürlich. Aber Photoshop. Also, wir können uns darauf einigen, es besteht eine gewisse optische Ähnlichkeit klar, zwischen den beiden klar. Bildern, die ich euch zeige. Doch, aber ganz ehrlich, hin, zeigt noch. Ich habe mehrfach schon hingeschaut. Aber ich wollte gerade sagen, schick mal von uns drei Nasen uns durch 12 Felder und okay. Also so wirklich zufällig ausgesetzt. Und aber eines dieser 12 Besucher ist zweimal im gleichen Wald. Müsst ihr 7 Tage lang mit nur 7 Gegenständen überleben und wir streamen das auf YouTube. Dann können wir bitte über 7 Brücken auch gehen. Oh, das ist eine gute Idee. Und mit 7 Fässer Wein überstehen. Mit 7 Fässer Wein. 7 dunkle Jahre überstehen. Klar haben sich die Bäume verändert, der Weg, der Hügel, aber die Hexe, so der grundsätzliche Bewuchs, der würde jetzt schon grob passen. Ja? Ja, und von hier aus macht sich jetzt Georg Ossek einfach mal auf in Richtung Osten und schaut, ob er nicht vielleicht das Elternhaus von Hänsel und Gretel findet. Da. Kann man ja mal machen, ja? Findet's nicht. Am nächsten Tag macht er das nochmal. Also mit anderen Worten, der braucht da halt einfach, ach so, nee, wenn man das. Findet's auch nicht. Ja, der muss den Brotkrumen nachfragen. Ach nein, da waren die Vögel da. Mhm. Dort, wo das Holzfällerhäuschen, dort, wo das Holzfällerhäuschen nach der Grimmschen Beschreibung stehen müsste, ja, also so wie er es jetzt so ein bisschen in seinem Kopf rekonstruiert, ist nur ein Feld und ein Stückchen weiter kommt die A3 Würzburg-Frankfurt. Oh Gott, ich liebe es. Stell dir einfach vor, der ist in so einem Gremium drin, so ein, nee, wir dürfen hier die Autobahn nicht weiter ausbauen. Ja, ist hier ein Umweltschutzgebiet? Nee, aber da in der Nähe ist das Pfefferkuchenhäuschen. Deswegen muss es Naturschutzgebiet werden. Ja, aber das ist so ein, nur so ein Zuchtwald. Der ist wirklich total räudig und es sind ganz mindere Bäume. Hier wäre es total sinnvoll, was zu bauen. Nee, das ist das Pfefferkuchenhaus. Das geht nicht. Aber was würdet ihr jetzt an seiner Stelle tun? In welchem Jahr sind wir? 1962. Also Drohnen sind noch keine Option. Nein. Naja, er geht vielleicht davon aus, dass es halt abgerissen wurde und jetzt baut es halt neu. Ah, der erste Teil ist gut, der zweite nicht so. Er wendet sich jetzt die Leute an die Autobahnmeisterei. Und wirklich? Und nach einigen Terminen und weiteren Recherchen und es dauert wirklich eine ganze Weile, aber was heißt das? Jahre? Nein. Ja. Wochen. Am Ende hält er tatsächlich ein Dokument in den Händen. Das sind Unterlagen zu einem Prozess, den die Bundesautobahnverwaltung 1954 mit einem Georg Scheidhauer geführt hat. Also 8 Jahre vorher. Scheidhauer, das klingt doch nach Holzfäller. Darin, könnte es vielleicht ein Nachfolge sein? Darin werden dem Kläger 18.760 Mark zugesprochen, als Entschädigung für ein Fachwerkhaus mit Scheune sowie einem Garten mit 18 Obstbäumen. Boah, da kriege ich Gänsehaut, wie meine Mutter sagen würde. Ja, das muss ja das sein. Das ist der Beweis. Eben. Der Beweis zumindest, dass bis vor wenigen Jahren an der Stelle ein Haus gestanden hat, ja, so wie es Georg halt vermutet hat. Und zur Feier geht jetzt auf die A73, wird überfahren, die Story ist vorbei, gute Nacht. Da muss er ganz schön weit laufen, weil es ist nämlich die A3, aber das muss einfach das Holzfällerhaus aus dem Meer, es geht gar nicht anders quasi, ja. Und mal angenommen, ja, ihr könnt es gerne anzweifeln, aber folgt mir doch einfach mal nie gedanklich. Könnte ich es anzweifeln. Gedanklich ich auf den Weg. Häng an deinen Lippen. Von hier aus geht er jetzt einfach mal dann Richtung Westen. Er müsste ja jetzt eigentlich, der Logik nach, nur genauso lange nach Westen gehen wie Hänsel und Gretel. Um dann irgendwann, was ist die erste Station? Wie gut habt ihr das Märchen vor Augen? 0,0. Ne, erstmal suchen sie, also erstmal, stopp. Also sind sie noch mit den Eltern unterwegs? Naja, von dem Elternhaus aus. Na, die erste Station ist. Also meinst du im Märchen oder was sie dann im tun Märchen. Als nächstes? Ich glaub, als nächstes Ahnung. Sammeln sie doch dann schon Station. Nicht was sie tun, sondern wo sie dann ihr Ach, erstes Ziel, doch einfach. Ihr nächstes Ziel. Okay, die Frage ist zu kompliziert. Ja. Sie machen Rast an einem Platz im Wald. Autobahnraststätte. Genau. Das ist so die erste Location quasi, die sie ansteuern. Tank und Rast? Also wenn Zufall? Er jetzt von hier aus das Märchen nachstellen wollen würde, müsste er quasi beim Haus loslaufen und diesen Rastplatz aufsuchen. Ja? Das ist an der Autobahn. An dem sind die ja dann ausgesetzt worden. Also. Haben die auch 50 Cent zurückgekriegt darf ich, von dem Automat? Darf ich mal kurz nochmal reinwerfen, wie sehr ich Sunnyfair liebe? Ja, darfst du. War es das schon? Oder ich liebe Sunnyfair sehr. War das ironisch? Könntest du das noch in einem Limerick vielleicht? Ich kann mich tatsächlich noch an die Zeiten erinnern, wo an Autobahnraststätten noch gab. Irgendwelche rumänischen armen Frauen saßen, die dich dann bettelt haben um 1 Euro, dass du eine Mark damals wahrscheinlich, für das, dass du irgendwelche räudigsten Toiletten benutzen musstest. So. Und heutzutage zahle ich mir liebend gerne 50 Cent oder 1 Euro oder 70 Cent, was es heutzutage kostet, für einen Wertbohr für eine saubere Toilette. Aber die sind halt meistens auch nicht sauber irgendwie. Es gab mal so eine Zeit, wo die alle sauber waren, aber irgendwie ist die auch schon wieder rum, habe ich das Gefühl. Ja, mein Problem ist diese Monopolisierung des Ganzen. Ich finde das richtig geil. Auch das. Monopolisierung finde ich schwierig. Aber ich bin bei dir, wenn du wirklich sagst, jetzt bitte eine echt ordentlich saubere Toilette, ist es mir das ja auch mal wert. Das wäre mir auch mehr wert. Also das ist überhaupt nicht die Frage. Nee. Und da brauche ich auch gar keinen Gutschein, der irgendwie dann auch wieder die Umwelt verschmutzt, genau, weil der im Auto rumflackt und sonst was. Ich frage mich, wie viel davon prozentual überhaupt noch eingelöst wird. Ja, das ist ja der Gag, wie bei jedem Pfandsystem auch, ne, dass da irgendwie Leute auch Geld mitverdienen. Naja, aber egal. Auf jeden Fall Im Märchen steht etwas von, Zitat, da wo der Wald am dichtesten ist und auch ein Zitat, da wollen wir Feuer machen. Das ist jetzt natürlich Quatsch, ne? Weil der Vater soll ein Holzfäller sein und dann wollen die im dichten Wald Feuer machen. Das ist natürlich, hallo, jetzt würde keiner machen. Dafür braucht es mindestens mal eine Lichtung. Laut Georgs Aufzeichnungen holt es sich jetzt für die Suche nach dieser Lichtung Unterstützung. Ein Hubschrauber? Besser. Ein Zeppelin. Förster? Besser. Gott. Pfadfinder, so eine ganze Kohorte Pfadfinder. Einen 8-jährigen Jungen. What? Ich weiß jetzt, irgendeinen, das ist einfach creepy. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber so ein, hier, mein Junge, hier kriegst du mal Brot, lauf mal los. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er den her hat. Das hinter dich. Und auch nicht, ob ich wirklich fragen will, wo er den her hat, ob ich es wirklich wissen will. Oh Gott. Aber der Georg gibt jetzt dem Bub die Hosentaschen voll mit Kieselsteinen, denn im ersten, zweiten Versuch. Die werden zweimal ausgesetzt und im ersten Versuch, glaube ich, sind es Kieselsteine, so groß wie Batzen, was Münzen sind. Also. Nur für Hunde, nicht für Katzen. Und dann schickt er den Jungen los. Mhm. Also er geht natürlich mit, ne? Er schickt ihn jetzt nicht allein in den Wald, aber er geht jetzt mit dem Jungen in diese Richtung, der Junge durch den wird Wald. Nie wieder gefunden. Und er lässt den Jungen Kieselsteine werfen, und zwar immer so, dass er quasi von einer Stelle, wo einen, also werfen, ablegen mehr oder weniger, aber immer da, wo er einen ablegt, ist die Stelle, wo er genau gerade den letzten, den er abgelegt hat, noch sehen kann. Damit er eine Spur Damit hast. Man so eine Spur machen kann, genau. Und die machen das, bis die Taschen von dem Jungen einmal leer sind, und dann stehen sie im dichten Wald. Also ist natürlich keine Lichtung, gar nichts. Kann er jetzt nicht so richtig viel mit anfangen, mit diesem Experiment. Und das will er aber jetzt auch nicht einfach so. Der Junge sich, aber dafür nicht. Haben sie sich beide gewaltig verlaufen. Auf sich beruhen lassen. Nee, die haben ja eine Spur. Also Georg versucht es nochmal. Das mal mit Brot. Nee. Diesmal mit dem 9-Jährigen. Gut, ich mag, wie du denkst. Ja, oder mit einem Mädchen. Wirklich? Mit seinen Hosentaschen. Okay. Nicht, weil die größer sind, was mein Gedanke war, ne? Ja, weil das aber hat sich denn überhaupt den 8-Jährigen dazugenommen, wenn er sich Naja, weil Hänsel in dem Märchen ja auch so, ne? Gleich, du wirst es gleich verstehen, glaube ich, also, wie er denkt. Ihr da draußen, nicht, dass es logisch wenn euer ist, aber Lehrer wie er demnächst so einen Eindruck macht, dass er auch nur ein Mensch ist und ein bisschen doof in manchen Dingen, so, hier ist der Beweis, so, alles nur Menschen. Also, er macht den Versuch nochmal mit Kieseln in seinen Hosentaschen, nicht weil die Taschen größer sind, sondern weil er weiter gucken kann. Mhm. Und als er dann gerade den letzten Kiesel wirft, ist auf eine Lichtung? Ist da tatsächlich eine Lichtung. Oh mein Gott. Das kann doch nicht. Das muss doch. Zufall. Ich glaube nicht. Dun, dun, dun. Haben wir sie da etwa an der Nase? Naja, was bedeutet es jetzt, ne? Also, er muss jetzt hier Feuer machen. Nee, es ist mysteriös. Aber also er kommt zu einem anderen Schluss. Er grübelt lange darüber nach und kommt zu dem Schluss. Mit dem Horizont, ja, den so ein 8-jähriger Junge hat, wenn er guckt, kann diese Beschreibung nicht übereinstimmen. Also Hänsel war 28, mindestens. 34, ungefähr. Das ist seine Schlussfolgerung. Also seine Schlussfolgerung in dem Moment, also ist eine These natürlich für den Moment, aber ich liebe es. Er kommt zu dem Schluss, es können keine Kinder gewesen sein, sondern es müssten eigentlich Erwachsene gewesen sein. Oder nein, wissenschaftlich sauber geschlussfolgert, Hänsel muss die Größe eines Erwachsenen gehabt haben. Okay. Und deswegen setzen ihn trotzdem immer noch seine Eltern im Wald aus mit. Eins aber nach dem anderen. Eins aber auch nach dem hier, anderen. Jürgen, es gibt doch mehr als einen Weg. Eins nach dem anderen. Ja, es gibt mehr als einen Weg. Das ist ja auch das, was. Aber es gibt schon einen Waldweg, ja, und der hat sich vielleicht tatsächlich in den letzten paar hundert Jahren gar nicht so stark verändert. Und die grundsätzliche, er hat ja die grundsätzliche Richtung von Waldrand in den Wald rein, so, das hat er ja vorher schon. Die Richtung weiß er, ja. Das, genau, also wenn man sich einfach mal, natürlich ist das alles komplett absurd und unglaublich, aber man muss sich mal ein Stück weit auf dieses Gedankenspiel einlassen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, würde die Sendung mit der Maus sowas mal machen? Mit einem, also wie wäre denn das mit so einem Märchen? Und würde diese Schritte mitmachen, würdest du sagen, ach, das ist ja witzig, dass ihr das mal genau, ausprobiert, vielleicht habe ich es einfach nur schlecht rübergebracht. Nee, finde ich, nee, ich finde, das passt schon, weil es hat halt diese Skurrilität, dass er es ja scheinbar so ernst nimmt, aber als, wie gesagt, so als Mausclip würdest du sagen, ach, das gucke ich mal an, stimmt. Das ist ja eine witzige Idee. Ja, können wir auf YouTube so. Ja. Auf der Lichtung, die er jetzt da gefunden hat, ich meine, Lichtungen im Wald gibt es natürlich auch viele, ne? Aber auf der Lichtung müsste er nicht eine Feuerstelle finden, aber müsste ja eigentlich irgendwann mal eine Feuerstelle gewesen sein. Und tatsächlich findet er ganz viele Feuerstellen, denn auf so einer Lichtung im Wald, wo im 30-jährigen Krieg auch ganz viele Landknechte als Versteck irgendwie sich da im Wald irgendwie verschanzt haben und überhaupt Landstreicher und alles Mögliche unterwegs ist, ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass so eine Waldlichtung auch mal zum Feuermachen benutzt wird. Also das hilft ihm nicht weiter. Aber diese Lichtung, der ist schon irgendwas so. Er ist überzeugt, er ist an der Sache auf der Spur. Und er sucht jetzt 2 Tage lang diese Lichtung aufs Genaueste nach irgendwelchen Hinweisen ab. Und er findet Pfefferkuchen. Hat er gerade Urlaub oder ist er gerade irgendwie in den Ferien? Das habe ich mich auch gefragt. Ach, so Bildungsurlaub einfach. Lässt sich auch bezahlen. Gefragt. Vielleicht ist er auch schon irgendwie in Rente oder, okay. Oder sie sind froh, wenn er nicht in der Schule ist. Er findet jetzt an einer Baumrinde eine Spur. Hier an einer H+G. Alten Eiche. H+G, das sind Geschwister. Ja, mögen sich halt. Hier an einer alten Eiche ist ein Stück altes Hanfseil in die Rinde eingewachsen und darunter ist eine alte Verletzung in der Rinde. Das könnte jetzt die Stelle in Grimms Märchen sein, in der der Vater seine Kinder täuscht. Weil, also das Märchen geht ungefähr so, die Kinder sind da am Lagerfeuer und der Vater sagt, er geht jetzt irgendwie da in den Wald und schlägt irgendwie mit seiner Axt Bäume klein. Mhm. Und was der Vater aber in Wirklichkeit macht, ist, er bindet einen Ast so an einen Baum, dass der Wind den Ast gegen den Baum schlägt. Damit das Geräusch, die Kinder denken, der Vater hackt hier Holz. Es macht nur noch tak, tak, tak. Und der Vater aber stiften geht. Okay. Wobei echt übrigens die Frage ist, wie zum Henker macht eine Axt, die sonst eher so ein Tok, Tok macht? Ich habe das auch nicht verstanden. Aber ja, aber es ist halt auch ein Märchen, so es müsste auch nicht stimmen. Aber vielleicht probiert er das jetzt auch aus. Nee, nein, aber er, also diese Stelle, die zu finden, hat jetzt sehr, sehr lange gedauert. Warum? Na, weil die in 25 Metern Höhe liegt. 25 Metern? Hä, wie hat er denn das gemacht? Ist er hochgeklettert oder was? Wer? Der Meister. Das ist ein Märchen. Nein, aber das Märchen ist ja ein paar hundert Jahre her. Ja. Dieser Baum wächst ja. Ach hey, so. Aber wie hat er denn das gemerkt? In 25 wie er das Meter? Gefunden hat. Na, er hat jetzt da wirklich erst 2 Tage lang sich alles ganz aber genau angeguckt. Aber wie kommt er denn 25 Meter hoch? Naja, das hat er von unten wahrscheinlich mit einem Fernglas oder so gesehen. Also er ist nicht hochgeklettert. Weil wenn er jeden einzelnen Baum hochgeklettert ist, ist er wirklich er ist nicht hochgeklettert. Aber er muss das natürlich genauer untersuchen. Ne? So kann er unmöglich jetzt, da sieht er, okay, da ist irgendwas, aber er muss es genauer wissen. Er will auch wissenschaftlich korrekt sein. Er muss diesen Baum fällen, um den weiter untersuchen zu können. Das sollte klar sein. Also geht er zur Forstverwaltung, deckt denen eine Geschichte auf, weil ich glaube, der weiß schon, dass das sehr unglaubwürdig klingt, was er da gerade tut. Und er erzählt einfach, er ist ein Tischler und er will den Baum mit genau der Maserung, die er da auf der Lichtung gesehen hat. Und er kauft den und lässt den fällen. Geht das? Ging in dem Fall. Damals. Ich weiß nicht, ob das pauschal geht, aber in dem Fall ging das. Heute geht es nimmer. Als der Baum dann im Wald liegt, zählt Ossek erstmal die Jahresringe. Er kommt auf 355 Jahre. Aber mal ganz kurz, in welches Jahr verortet der eigentlich die Grimms-Märchen überhaupt? So 1600 irgendwas, also sind schon so grob 300 Jahre zwischen Märchen und. Aber jetzt. Wenn der auf 355 kommt und grob 300 Jahre das Märchen ist, dann haut das mit 55 Zentimetern und dann könnte quasi das genau auf Höhe von dem Vater gewesen sein, so. Das klingt erstmal plausibel. Also die Schnurreste tatsächlich, die er dann da aus dem Baum puppelt, lässt er später in einem Carbon-Test-Verfahren untersuchen. Was, Carbon-Test? Naja, hat so Altersbestimmung. Ja. Das gab es 1954 schon. 62? 62. Schon relativ lang schon. Also ich habe auch von einem irgendwie einem Flurtestverfahren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich Carbon jetzt hier fälschlicherweise ums eigentlich ein Flurtestverfahren ist, aber es ist ein komplexes Verfahren zur Altersbestimmung, das gibt es schon eine Weile. Und da kommen die auf ein Alter von diesen Handfresten von etwa 315 Jahren. Und daraus kann Ossek jetzt zurückrechnen, wenn es wirklich jetzt Hänsel und Gretel damit zu tun haben, mit diesem Hanfseil, das er da in dem Baum gefunden hat, dann müssen die in etwa zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs da gewesen sein. 1618 bis 1648? Wow! Sehr gut. Hallo, ich habe einen Geschichtspodcast. Aber das ist so aus der Pistole gekommen? Schlecht. Ich hatte mal einen Bekannten, der hatte die Telefonnummer 1618 und deswegen kann ich es mir tatsächlich merken und weiß, dass es stimmt, sonst hätte ich jetzt einfach nur das glauben müssen. Aber ich weiß tatsächlich, Dominik, du hast recht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube, an dieser Stelle, Georg Ossek ist selber ziemlich überrascht, wie weit er mit seinen Nachforschungen gekommen ist. Ich weiß nicht, warum ich hier eine Buchseite hier stehen habe, auf der irgendwie nichts ist. Naja, vielleicht später. Dass die Kinder im Märchen zweimal ausgesetzt werden, ist jetzt mal nur der Vollständigkeit halber. Das hat jetzt hier irgendwie keine weitere Relevanz eigentlich. Aber von dieser ersten Lichtung aus findet Georg später dann auch eine zweite Lichtung. Und von der aus ist es so, dass in der Geschichte die beiden drei Tage lang durch den Wald irren. Von dieser zweiten Lichtung aus. Das kann man schlecht nachvollziehen. Das kann man sehr schlecht nachstellen irgendwie, ja. Also vor allem 300 Jahre später, das dürfte echt schwierig werden. Da sind wir doch jetzt bei den YouTubern. Aus dem Märchen geht aber hervor, dass zwischen Hexenhaus und Holzfällerhaus, der Rückweg, den die dann einschlagen, ein großes Wasser überwunden werden muss. So, das kann nur die Aschaff sein. Weil da kommt ja irgendwie diese Story noch mit dem Schwan. Mit dem Schwan, ja. Der Fluss Aschaff? Ja. Das habe ich auch noch nie realisiert. Okay. Nee. Und daraus und aus der Tatsache, dass der Heimweg der Kinder vom Hexenhäuschen nur wenige Stunden gedauert hat in dem Märchen, daraus kann er zumindest so einen Suchbereich auf der Karte eingrenzen und hat da, das Zentrum liegt auf einem kleinen Hügel, die Eselshöhe im Spessart, und da kann er jetzt so zumindest eine Karte grob einzeichnen, ein Gebiet klar machen, das so wenige Quadratkilometer groß ist. Ja, ich meine, da ein Haus zu finden, ist immer noch nicht sehr wahrscheinlich. Ja, so leicht wie eine Stecknadel im Heuhaufen oder ein Saarland in der Milchstraße. Oder eine verlorene Expedition in Grönland. Größe geht nach Endbilliges. Übrigens, Radiokarbon-Datierung 46 gefunden. Okay. Mhm. Aus Ossecks illustrierter Märchenausgabe geht hervor, dass neben dem Haus auch ein Brunnen und mehrere gemauerte Öfen stehen müssen. Also es gibt schon quasi Merkmale, die das vielleicht erleichtern, so ein Haus zu finden. Und er überlegt sich jetzt, naja, wenn er das jetzt wirklich irgendwie absuchen müsste, wie könnte man das angehen? Und wissenschaftlich erteilt das Gebiet erstmal in mehrere Planquadrate auf. Mhm. Und dann, den Rest seines Lebens sucht er das jetzt und ab. Dann fängt er an, die abzusuchen. Und dann sucht er. Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Nee. Ne, verheiratet ist er doch, hast du gesagt. Ach so, doch, ja, stimmt. Okay, ja, keine Kinder. Stimmt. Aber ich weiß, also über seine Familie ist, geht in dem. Vor allem, stell dir vor, er nennt alle Kinder nach irgendwelchen Märchenfiguren. Also er sucht und sucht weiter und sucht noch weiter und dann sucht er noch ein bisschen und dann sucht er noch ein bisschen mehr. Und so vergehen die Jahre. Und wenn er nicht gestorben ist, dann sucht, nein, Quatsch, er sucht einige Wochen lang tatsächlich. Wir sind jetzt zugeschalten, via Skype-Call. Einige Wochen lang. Wer sucht im Dunkeln. Sucht er jetzt seine Planquadrate. So ein Livestream auf Twitch, sucht das Pfefferkuchenhaus. Und naja, ich meine, wenn man so lange sucht, muss man ja irgendwas irgendwann mal finden. Ja? Am 10. Was Juli. Sagst du? Am 10. Juli 1962 findet er eine Stelle, die sehr gut zu den Beschreibungen und Illustrationen aus dem Buch passt. Das ist die perfekte Stelle, Stelle, Stelle, Stelle, Stelle. Nein. Das sieht ja aus wie aus dem Märchenbuch. Gott. Völlig identisch. Ich halte gerade wieder zwei Bilder in die Höhe aus einem Reklamheftchen und die beiden machen sich drüber lustig. Aber ich finde, man erkennt schon einen gewissen. Ja, aber wenn ich mir denke, 300 Jahre, da wächst doch schon noch ein Baum und halt sowas. Einfach, und es ist so. Ich kenne dir jetzt irgendwie, wenn du mir einen Nachmittag bei uns im Reichswald gibst, schießt dir auch so ein Foto. Also wenn ihr jetzt schon so kritisch seid, ich weiß nicht, wo wir dann hier noch enden, aber. Vor allem später sind dann so Bilder, so links so eine Hexe und rechts so eine alte Frau, die da zufällig im Wald spazieren geht. Zufall oder nicht? Auch in diesem Reklamheftchen. Also, natürlich steht da kein Pfefferkuchenhaus. Ja, noch nicht mal ein Salzteiggebäck. Was echt hart wäre, wenn er einfach eine Frau verbrennen würde. Geht einfach über meinen Salzteigwitz weg. Ey. Ja, mit dem habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Sag nochmal. Nein, jetzt ich habe wirklich jetzt Zucker. Sag bitte nochmal. Da steht weder ein Pfefferkuchenhaus noch eins aus Salzgebäck. Das ist wirklich sehr lecker. Wann hast du das letzte Mal Salzgebäck gegessen? Ich werde mich nicht mehr zu diesem Mittag. Hast du mal nur drüber geleckt? Habt ihr mal was mit Salzteig gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe ja auch von Salzteig gesprochen, aber das, ihr habt ja nicht zugehört. Jetzt mag ich nicht. Salzteig. So. Aber ich fand halt Pfefferkuchen und Salzgebäck. Ja, aber ich fand Salzteig fand ich irgendwie naheliegend, aber naja. Ja, weil den isst man ja wenigstens nicht. Im Gegensatz zu Pfefferkuchen, das wäre viel cleverer, aus Salzteiggebäck ein Haus zu machen. Gibt es denn nicht von Ralf Rute auch? Oder ist es Rute? Ist es nicht lustig, so das alternative Haus? Also das gibt es aus Brokkoli oder aus Rosenkohl. Ich kenne nur das aus Aspik, Schweinskopfsütze. Das waren die Dopen. Mit Fenster aus Aspik, sowas. Er zückt jetzt seinen Spaten und zieht einen Stichgraben von Nord nach Süd durch das Gebiet. 20 Meter lang, einen halben Meter tief. Vor allem, ey, wenn du das mitkriegst, als jemand, der vor Ort ist, schmeißt doch da ein paar Packungen Lebkuchen rein oder sowas, einfach um den zu trollen. Und dann buddelt er noch ein bisschen tiefer, weil der erste Stichgraben hat jetzt so gar nichts. Irgendwann gelernt, an der Oberfläche ist hier nichts Interessantes. Ja, richtig. Er buddelt 3 Tage lang. Also deine Frage, wo wohnt er und was macht er eigentlich, wird mir immer berechtigt. Im Wald. Und es ist ja auch ein, wo kommt er gerade unter? Crazy. Schließlich entdeckt er. Aber er tut niemand weh. Ey, mal ganz ehrlich, von allen Stories, die wir bis hier haben, der buddelt ein wenig im Wald rum, ein wenig der Typ und so. Also ich finde es ich nice. Ich würde mir manchmal dessen Hingabe wünschen, ja. Schließlich entdeckt er in einer Tiefe von 2,2 Meter. Kilometern. Die Reste. Von einem Aldi-Packung Lebkuchen. Zufall? Ich glaube nicht. Nein, die Reste einer Feldsteinmauer. Nach einer Woche hat der Butler. Aber ist sie aus Lebkuchen? Grüße gehen raus. Nach einer Woche hat der Butler ein Fundament freigelegt. Oh. Der ist vom Podcast von der Butler. Ossek gräbt es großflächig aus und beginnt zu rekonstruieren, was da mal vielleicht für ein Haus drauf gestanden ist. Eine Schlecker-Filiale? Der Schlecker bei mir, Ossek hat zugemacht. Es ist ein Fundament aus Bruchsteinen. Darauf muss ein Mauerwerk aus Lehm gestanden haben, dazu Eichenbalken als Stützen, also so ein richtiges klassisches oberhessisches Fachwerkhaus, keine Lebkuchen. Sorry. Bah. Sorry. Es ist nur ein Raum, nicht unterkellert. Warte mal, ich habe hier noch eine Seitenzahl. Und gibt es ein Verlies? Verlies Navidad. Verlies Navidad. Moment, ich muss jetzt mal gucken. Also so ungefähr könnte das vielleicht mal ausgesehen haben. Ja. Kleine Frage. Jürgen zeigt ein Haus. Ja, kleine Frage. Ist Fachwerk, dieses Modellhäuschen Fachwerk? Ist das Modellhäuschen aus Lebkuchen? Nein. Sag ich dann, dir, dann will ich das gar nicht sehen. Sag ich dir später aus, was das ist. Schau gar nicht hin. Schau gar nicht das hin. Das interessiert mich hier nicht. Steht das Haus auf dem Engelsberg, Maßstab 1:60. Ossek, nee, Moment, er findet erst noch was. Er findet nämlich eine Türangel. Ich finde das richtig doof. Alter, was ist denn mit euch heute los, ey? Nein, also ich komme mir langsam echt ein bisschen blöd vor, weil wir haben uns ja lustig gemacht über den Mann. Aber ja, es ist aber, Beweiskette also ich mein, ist jetzt schon wirklich erschlagend. Er findet eine Türangel, eine Eingangstür und es sieht so aus, als wäre diese Türangel mit Gewalt aufgebrochen worden. Das müssen Kinder gewesen sein. Ich erinnere, der muss mindestens 34 sein. Ja? Ossek gräbt weiter. Jetzt sucht er punktuell in die Tiefe. Ja, und er beginnt auf dem kleinen, auf so einer kleinen Anhügelung, Anhebung, Anhöhe, wo er die Öfen vermutet. Also sollten wir die Geschichte wahr sein, müssten da Öfen sein. Am 15. Juli stößt er an der vermuteten Stelle in 2 Meter Tiefe auf. Öfen? Ein Skelett. Nein. Die Hex. Weiblich. Bitte sag mir, dass da jetzt ein Bild von einem Skelett drin ist und von der Hexe im Reklamheftchen. Ja, ahnt sicherlich, aber nicht was Bild von der Hexe daneben. Das aber, nur ein Bild vom Skelett. Ja, okay. Und aber, ich musste nicht mal blättern. Aber Sekunde, das ist nicht ein Bild von der Hexe auf der anderen Seite, so zum Vergleich, wie gerade jetzt bei diesem Wald. Die Hexe ist doch verbrannt im Ofen. Ja, eins nochmal. Aber sind die Knochen auch verbrannt? Fast noch interessanter ist der Fund, den er macht, als er von der Ostseite des Fundaments weiter nach außen gräbt. Denn da findet er eine eiserne kleine Truhe. Und jetzt wird's spannend. In der Truhe. Ist eine kleine Fellkappe. Nein. Mehrere schwärzliche Bruchstücke, möglicherweise Lebkuchen. Was? Lebkuchenbruch oder was? Backutensilien. Er findet Lebkuchenbruch der Firma Schmidt-Lebkuchen. Und ein handgeschriebenes Rezept. Dazu gleich mehr. Ich liebe es. Wie geil ist das? Er gräbt wie ein Besessener. Mir gefällt der Gedanke, dass die Hexe ein handgeschriebenes Rezept von ihren Lebkuchen hat. So. Er gräbt wie ein Besessener, denn er will jetzt, jetzt ist er wirklich on fire. Ja, ne? Hallo. Jetzt will er auch noch den Stall finden aus dem Märchen. Ich liebe es. Ja, aber den Stall findet er nicht. Details. Er vermisst jetzt auch noch vielleicht seine geistige Gesundheit, aber er vermisst auch das Gelände aufs Genaueste und schüttet dann seine Suchgräben wieder zu. Also Fundament und so lässt er natürlich auch. Niemand soll davon erfahren. Nein, nur diese, er hat ja jetzt da eine Furche nach der anderen durch den Wald gezogen. Das ist ja voll gefährlich. Ey, vor allem, wenn das so ein Förster vorbeikommt, was ist denn da los? Mein Wald! Also das schüttet er jetzt erstmal wieder zu und er schreibt in sein Tagebuch. Auf den ersten Blick stimmt alles. Das einsame Haus. Auf den ersten Blick. Das Skelett im Backofen. Also ist die Hexe doch verbrannt worden? Fragezeichen. Ein mögliches Motiv wären die Kästen mit Perlen und Edelsteinen, die in allen Ecken standen. Das ist ein Zitat aus dem Märchen. Aber wie kommt es dann, dass ich gar keinen einzigen Edelstein fand? Obwohl ich das Erdreich in und außerhalb der Fundamente umgewühlt habe. Hänsel und Gretel sind halt zurückgekommen, haben hier ausgeräumt. Gab es nicht so einen weirden B-Movie? Irgend so, gibt es einen weirden B-Movie. Warte mal, wie war denn das? Hänsel und Gretchen oder so? Irgendwas gab es da. Ja. Ja, das ist doch mit dem Hawkeye-Darsteller sogar. Das war ziemlich hoch produziert. Ja, aber so als B-Movie-Stil. Ja, so Splatter. Hänsel und Gretel Witch Hunters, oder? Ja, irgendwie so. Also, Ossek stellt fest, dass jetzt weitere Untersuchungen eigentlich angebracht wären, er aber überfordert ist an der Stelle. Ja, also, Hänsel und Gretel Witch Hunters. Er stellt sich jetzt ein Team zusammen. Die Besten der Besten. 60% auf Rotten Tomatoes. Das habe ich jetzt nur so formuliert. Also, er wendet sich ans Anthropologische Institut der Universität Leiden. Ich dachte, er fragt den 8-Jährigen Leiden. Wieder. Nein. Er fragt, den lässt jetzt wieder frei. Er fragt Professor Albert Vermeulen von dem Anthropologischen Institut der Universität Leiden, der für ihn das Skelett weiter untersucht. Und der kommt zu dem Schluss, diese Frau war schon tot, bevor sie in einen Ofen kam. Sie ist nur oberflächlich verkohlt, wahrscheinlich weil der Ofen als Krematorium nicht geeignet war. Die Frau war zum Zeitpunkt ihres Todes etwa 35 Jahre alt, 1,67 groß und es gibt keine körperlichen Aufzeichnungen. Ist es wohl Gretel tatsächlich? Einzelne Funde schickt Ossek außerdem an die Polytechnische Versuchsanstalt in Erbenheim zu Dr. Hartley Petschau. Oder ist es eines der Kinder, die der Hexe vielleicht vorgefressen hat schon? Also, ihr stellt die falschen Fragen. Valide Fragen an dieser Stelle. Wer profitiert davon? Cui bono. Valide Fragen an dieser Stelle, die ich gelten lasse, unter anderem, was ist eine Hexe? Dieses ganze Hagen-, Nasen-, Katzenbuckel-Quatsch, das ist natürlich alles moderne Interpretation. Hexen, so wie sie früher halt bezeichnet wurden, das waren tatsächlich oft auch hübsche junge Frauen. Klar, bei einer Hexenverfolgung spielten oft Neid eine große Rolle. Eine andere Frage, die man sich vielleicht stellt, was macht so eine Frau allein im Wald, in so einem Haus? Tatsächlich wurden Hexen in der Geschichte meistens in Dörfern irgendwie aufgegriffen oder in irgendwelchen Siedlungen, dass die wirklich alleine im Wald gewohnt haben. Das ist sehr, sehr merkwürdig und gerade in Zeiten des 30-jährigen Krieges schon auch ziemlich wagemutig, so für eine Frau allein zu wohnen. Also so abseits der Siedlung. Und Ossek kommt eigentlich auf nur eine Antwort, einen Schluss, den das Ganze zulässt. Das war eine Frau, die etwas verbergen wollte. Kann gar nicht anders sein. Es sieht nämlich nach seiner völlig objektiven Einschätzung so aus, als wäre diese Frau tatsächlich die Hexe aus dem Märchen, nur dass sie überwältigt und vermutlich erwürgt worden war. Also das ist schon mal ein Unterschied zum Märchen. Und eine Gretel kann das kaum alleine bewerkstelligt haben. Es braucht mindestens mal die starken Händel eines Hänsels. Völliger Quatsch. Die starken Hände eines Hänsels. Also es ist, im Märchen ist es ja so, dass der Hänsel irgendwie eingesperrt ist und die Grete, die in den Ofen. Und er ist ja so verdammt sexy, dieser Hänsel. Zuländer. Und das mit dem Ich mache einfach weiter, ich lasse mich nicht beirren. Das mit dem Lebkuchenhaus ist freilich Mumpitz, ne? Also das ist Quatsch. Ich glaube, das ist relativ naheliegend. Aber. Warum? Ein Hänsel und seine Schwester könnten eventuell einfach vom Hunger getrieben hier fantasiert haben an der Stelle. So, weißt, ein Haus aus Lebkuchen, boah, so wie mit dem süßen Brei. Oder das ist halt einfach nur was später in so einer Geschichte vielleicht irgendwann mal dazugekommen ist. Kann natürlich auch sein. Und Ossek glaubt eigentlich auch, dass die Geschichte sich eher ein bisschen anders zugetragen hat, weil es sieht für ihn so aus, als wären die beiden schnurstracks zu diesem Haus gekommen, hätten da die Tür aufgebrochen und diese Frau erwürgt. Ja, also es ist jetzt nicht so, meist mehrere Tage irgendwie einsperren und ein bisschen Opfer-Täter-Rolle umkehren. Genau. So. Aber warum? Also das, er hat zwar jetzt diese Theorie, aber es, er hat noch keine richtige, er hat noch kein richtiges Motiv, es gibt noch keine richtige, also er kann das noch nicht richtig irgendwie einordnen. Und was hat diese Kiste mit den Backsachen damit zu tun? Das ist auch sehr, sehr merkwürdig. Und deswegen fährt er jetzt nach Erbenheim selber in diese polytechnische Versuchsanstalt und nimmt dort das Rezept weiter unter die Lupe. Du lachst, ja. Das wäre so witzig, wenn er einfach Millionen machen würde mit dem Rezept. Er backt es nach und vergleicht das Ergebnis mit diesen Bruchstücken, die er da gefunden hat. Ist jetzt nicht dein Ernst, dass dann rauskommt, dass es einfach so ein geiles Lebkuchenrezept ist? Er hat hier zweifelsohne Nürnberger Lebkuchen gebacken. Ein damals geheim gehaltenes Rezept. Nein. Ernsthaft? Spezialzutat Hirschhornsalz. Ach, das kriegst du ja heute in jedem Supermarkt. Ja, aber damals war das halt Hirschhorn. Das war so das den Unterschied gemacht hat. Also sozusagen, in den meisten Sachen nimmt man heute Backpulver oder wenn es ein Hefeteig ist, Hefe. Aber Hirschhornsalz sozusagen hat eine ähnliche Funktion wie Backpulver. Und die Frage aber ist jetzt. Ist das jetzt der Moment, wo du wie bei, also du bist jetzt quasi Zeitverbrechen, Ach-Verbrechen, so? Ach-Verbrechen, True Crime. Vor allem, wir haben sonst nie Verbrechen oder irgendwas. True nee, History gar nicht. Crime. Wir haben Gebrechen und Zerbrechen, aber nie Verbrechen. Dominik bricht ab und zu. Ja. Abbrechen. Wenn wieder irgendwelche Zähne abgelutscht werden. Rausbrechen, reinbrechen, durchbrechen. Aber auf jeden Fall, er ist ein ganz heißem Eisen auf ist der Spur. Ist das jetzt schon das Geheimnis der Hexe, dieses Rezept vielleicht? Ja? Musste sie deshalb sterben? Nein. Ossek spinnt ein mögliches Motiv. Er kommt drauf, naja, es könnten konkurrierende Zuckerbäcker sein, die scharf auf so ein Rezept sind vielleicht. Ich muss ne? gerade an Shrek denken. Er führt jetzt in dem Buch gefoltert hier, wird. In diesem schönen Lebkuchen, in diesem schönen Reklambüchlein führt er an, dass ja in der Geschichte schon öfter aus kulinarischen Motive heraus Morde verübt wurden. Also es ist jetzt nicht komplett absurd. Aber halt nur in Frankreich. Ja, ja, ja, ja. Aber immerhin. Sollen sie doch Brioche essen. Und für ihn ist das schon jetzt so eine Art, das ist jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich Pseudo-Beweis. Ja? Also ein bisschen dünn, aber was seine These außerdem stützt, ist, dass zwar der Adel im Barock dauernd am Fressen war, ja, aber für das gemeine Fußvolk war tatsächlich so einfacher Hirsebrei die Hauptnahrungsquelle Nummer eins. Mhm. Und seiner Theorie nach, ja, wenn jetzt jemand wirklich in der Zeit, jemand aus dem einfachen Volk ein Lebkuchenrezept gehabt hätte, das ist so ähnlich wie wenn der Alchemie beherrscht hätte, ja, also was irgendwie völlig aber absurd. Na gut, aber andersrum, der kann sich doch die Zutaten niemals danke, leisten. Danke, Philipp. Also das ist wie, wenn ich jetzt hier ein Rezept gebe, yeah. sozusagen, oder irgendwie ein… Hier, so baut man einen Tesla. Ja, so hier so. Ist eine Anleitung für einen Supraleiter. Du brauchst nur einen, keine Ahnung, Kernspin-Tomograph daheim und also so tausend Sachen, wo du sagst, so im Leben kann ich mir das nicht mal eben leisten. Wir arbeiten hier mit Thesen. Ja, Annahmen, ja. Also okay. Es gibt natürlich Einwände und es kann natürlich, gibt auch Gründe, die dagegen springen. Auf der anderen Seite, natürlich, das Bild passt ja trotzdem, es ist ja trotzdem dieses Wissen ja wieder viel wert. Ossek will jetzt herausfinden, wer diese Frau war, ja, weil er möchte dem weiter auf den Grund gehen, naheliegend, ne? Und was macht man also? Man schaut sich die Prozessakten vergangener Hexenprozesse an in der Gegend. Ja, jetzt gab es da aber so eifrige Richter, die in ihrer Karriere mehrere 10.000 Hexen abgestraft haben. Das ist dann schon relativ viel zu lesen. Aber jetzt kommt das ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe, der Ausspruch Knusper, Knusper, Knäuschen lässt sich regional ganz gut eingrenzen, weil das eigentlich gar nicht der richtige fränkische Dialekt ist oder der da, ich weiß gar nicht, was das genau für ein Gebiet ist, gar nicht Franken, ist es irgendwie Rheinhessen oder irgendwas, ich weiß es nicht genau, sorry, wenn ich jetzt völlig daneben liege, aber eigentlich ist der… Gerne unter der Folge kommentieren, ernsthaft. Genau, also Knusper, Knusper, Knäuschen lässt sich ziemlich nahe auf Wernigerode eingrenzen, weil wenige Kilometer weiter hätte es nicht Knäuschen, sondern Gneischen oder und auch nicht Knusper, sondern Gnubber heißen müssen. Also so ähnlich, aber nicht ganz das Richtige. Übrigens, die interessante Diskussion an der Stelle kann man eigentlich fast nicht umschiffen. Knäuschen, die Ecke vom Brot, wie heißt die bei euch? Das hat man neulich erst. Hat man neulich erst. Hat man schon? Okay, dann halt nicht. Ich glaube, Knätzler hat man und was hat man nicht alles für? Knätzler. Riftler heißt es bei uns tatsächlich. Riftler. Was mir aber nicht klar war, also Knäuschen, der Brotrest und der Begriff Knausern bedeutet quasi am Brot sparen. Also das hängt zusammen, wortstammmäßig. Ja. War mir nicht bewusst, habe ich gelernt. Ja. Unser Ossig tingelt jetzt nach Wernigerode und so viel sei schon mal verraten, dann auch später nach Thüringen, nach Nürnberg, quer durch Heimatmuseen, Klosterarchive, Bibliotheken bis ins Germanische Nationalmuseum. Also er macht, also wo ich ja höchsten Respekt habe, wie systematisch dir die Sache angeht. Das ist krass, ne? Und natürlich wird er fündig. Im Archiv von Wernigerode ist tatsächlich ein Entwurf für ein Flugblatt zu finden mit dem Titel Wirkliche und akkurateste Beschreibung der hochnotpeinlichen Befragung der Katharina Schraderin, genannt die Baggerhexe. Datum ungefähr 1650. Hochnotpeinlich? Ja, mit Y, so peinlich und weißt du. Dieses Papier dokumentiert einen Hexenprozess, der einige Jahre vorher, also vor dem Datum, an dem es niedergeschrieben wurde, der einige Jahre vorher in Wernigerode stattgefunden hat. Angeklagt war eine Katharina Schraderin, die mit dem Teufel im Bunde gestanden haben soll. Oh Wunder, ja, als Hexe. Auch fällt hier der Begriff Teufelsbackwerk. Okay. Ossig, bei mir im Edeka ist der Teufelsback. Wie heißt er? Ja. Ossig ist sich sicher, ja, die Bewohnerin dieses Hauses, das er im Wald gefunden hat, das muss die Hexe sein. Das aber warum wäre die dann in so dem zusammen. Ofen verbrannt, mitten im Wald, so weit, da wo die wohnt? Das sind wir noch nicht, ja, aber okay. Das passt schon mal. Cui bono. Das passt bono. Schon mal zusammen. Und jetzt, wo er nämlich den Namen hat, kann er in den Archiven noch viel konkretere Schätze heben und er kann schließlich Katharinas Leben nachstellen. Geboren 1600. Ich wollte sagen, jetzt klingt es ein bisschen wie ein, ich mache das jetzt alles nach und lebe so, wie die gelebt hat, damit ich den Ort wieder finde. Also so dieses Method-Acting sozusagen, ja. Was er mit diesem Kind und mit den Steinen gemacht hat, macht er jetzt mit der guten Frau. Geboren 1618 als siebtes Kind eines Köhlers zu Wernigerode im Harz. Mit 16 tritt sie in den Dienst eines Abts im Quedlinburger Kloster. Bis 1638 arbeitet sie dort in der Küche. In der Zeit, das ist auch verbrieft, ist dort ein türkischer Patissier zugegen, von dem sie vermutlich die Anregung mit den Lebkuchen erhalten hat. In den Folgejahren, holy shit, okay. In den Folgejahren bietet sie auf den Märkten in der Region Lebkuchen feil, unter anderem nahe des schönen Brunnens in Nürnberg. Dort soll sie dem herzoglichen Hofbäcker Hans Metzler aufgefallen sein, der prompt einen Heiratsantrag gemacht hat. Nachdem oder bevor er probiert hat? Nachdem, denn sie lehnt ihn ab, weil sie sicher ist, er ist nur auf ihre Backwaren scharf. Hallo, Peter Fox, Grüße geht raus. Der hat in dem Song, so Peter Fox, der zuhört. Ja, der hat eine sehr passende Zeile in, wie heißt das Song? Ich bin nur auf deine Backwaren scharf. Das ist ein guter Liedtitel. Ja, irgendwie, wie heißt das? Baby, zeig mir dein Gepäck. Baby, schüttel Buch und Heck. Schüttel dein Speck heißt das Song. Schüttel dein Speck. Ja. Okay, also dieser Metzler, der lässt nicht locker, ja, also von so einem einfachen Nein lässt er sich nicht aufhalten und sie sieht sich quasi gezwungen, dann aus der Gegend zu fliehen, zurück in die Heimat nach Wernigerode und schließlich dann… Sie musste aus der Gegend fliehen, weil er nicht Ruhe gibt. Ja. Das ist ja auch wenn halt ein Typ mit so Einfluss ankommt. Ja. Krass. Das ist Frau. Und selbst in Wernigerode ist sie nicht so richtig sicher, also flieht sie von da aus dann wahrscheinlich weiter in dieses einsame Häuschen im Wald. Okay. Sie lässt es renovieren und umbauen, lässt da quasi Backöfen installieren und sie backt dann fortan hier ihre Lebkuchen. Ach komm! Und sie erfindet sogar fast wöchentlich neue Variationen. Zum Beispiel die Merseburger Muskatlebzelten, den kandierten Sirupkuchen und den gefüllten Honigkuchen und so weiter. Mhm. Sie versorgt damit die Märkte im Umkreis, aber… So belegen es Lieferantenrechnungen, die Ossig in diversen Klöstern ausbuddelt, aber auch Abteien und Klöster zwischen Fulda und Mainz. Dieser Erfolg ist dem Hofbäcker Metzler nun ziemlich zuwider und naja, was macht man dann? So bringt sie um. Nee, er zeigt sie als Hexe beim Gelnhäusner Stadtschulthaus. Was man halt so macht in der damaligen Zeit. Es ist halt einfach arschig, aber es ist halt so, ne? Das haben Leute gemacht vor Neid. Es folgt ein Verhör, von dem wir über das besagte Flugblatt erfahren und ich erspare euch die Zitate in dem lustigen altdeutschen Slang. Aber trotz peinlichster Fragen, trotz vehementester Vorwürfe, trotz Andeutung und Durchführung von Folter mit Daumenschrauben, bleibt Katharina bei ihrer Unschuld und so wird sie nach Recht und Gesetz freigelassen. Was? Ja. Hallo? Wenn die vor Gericht nach Folter und allem immer noch… Unschuldig wirkt. Na gut, aber ich meine, die meisten Hexenprozesse hatten gab's jetzt halt gerade. Gab es auch solche und solche. Wir waren da eigentlich schon durch mit der ganzen Hexenverfolgung. Mhm. Also die nicht durch, aber die der… letzten Ausläufe. Ich wollte sagen, das ging noch ziemlich lang. Ja, aber so der große Buckel in der Normalverteilung, den haben wir schon hinter uns. Und es gab es das schon, ja. Also es gab tatsächlich Leute, die auch wieder freigesprochen wurden. Ja. Die meisten haben halt dann bei der Andeutung von Daumenschrauben schon irgendwie klein beigegeben. Aber nicht, ja, tötet mich lieber. Aber nicht Katharina. Ey, ganz ehrlich? Der Rest. Daumenschrauben. Ja. Aber unterschätze ich das jetzt gerade? Also ich meine, das, was macht man denn da? Komm, wir gehen mal in die Lochgefängnisse, dann zeige ich dir das mal. Also, nein, also wird einfach hier zugedreht an den Daumen. So. Ja, halt, bis die Daumen brechen und dann dreht man weiter und weiter und weiter. Also der Punkt ist hier nicht sozusagen, dass irgendwie die Daumen kaputt gehen oder irgendwas, sondern dass die halt jemand. Aber die sind danach hin oder was? Na halt, du hast, also der Punkt ist sozusagen, ich weiß nicht im Detail, aber einfach der Punkt von Folter ist halt, oder von solcher Art von Folter ist ja ein, du kriegst halt permanent Schmerzen, es hört einfach nicht auf. Und wenn es gerade mal nachlässt, dann dreht jemand wieder weiter, dass es wieder weitergeht. Dass einfach der Schmerz nicht aufhört. Diese Aussicht. Ja, aber die Alternative verstehe ich völlig, ja, dass du dann, ja, sagst, so ein, nee, dann bringt mich lieber um, dann ist es wenigstens zu Ende. Das ist jetzt echt grausig, was ich da sage. Ja, aber, ja, ja, das geht ja viel. Aber so Leuten ist ja das Konzept von Folter, ich meine, naja, klar. Und es gibt ja noch viel schlimmere Dinge als Daumenschrauben. Und ich, und genau, das ist schon das schlimm. Ist ja, das ist ja auch genau der Punkt, warum. Ja, im letzten Folter Jahr haben mindestens so zwei Leute 14.000 Minuten mit und acht verbracht. Also, ja, ich hab mir die Tage hier mit der Brotschneidemaschine, so einen Millimeter Finger hier in den Finger geschnitten. Das tut mir seit Tagen, tut mir das unglaublich leid. Das dauert leider lang. Das habe ich auch mal gemacht. Ich wollte damit jetzt eigentlich sagen, ne? Also ich erzähle hier immer, was für unfassbare Dinge Menschen durchleiden können. Hier letzte Folge. Und wir jammern wegen sowas rum. Wie oft betone ich denn bitte, ich dass das hier nicht so ein, mein Leben wäre? Ich habe hier so einen Schnitt im Finger und der tut doll. Ich puste gleich, okay. Schau mal, wie tief das jetzt immer noch ausschaut. Oh Gott. Naja, der Rest, Geschichte. Hans Metzler ist unglücklich über das Urteil. Außerdem ist er nach wie vor scharf, also aufs Rezept. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber er ist nicht moralisch integer. Hans. Er nimmt jetzt seine Schwester mit, die da heißt. Gretel ist nicht dein Name. Grete. Ernsthaft? Und die beiden marschieren durch den Wald zu dem Häuschen der Backerhexe. Okay, aber spätestens jetzt ist der Moment, wo man sagen muss, ja gut, der Typ hat einfach recht. Das ist wirklich die Origin-Story von Hänsel und Gretel. Oder es ist halt einfach wirklich eine ordentliche Portion Zufall. Und, aber das ist eine geile Story. Die Sache mit den Eltern und den Brotkrumen ist sehr wahrscheinlich komplett erfunden, ja. Die Sache mit den Steinen und dem angebundenen Ast, ja, wahrscheinlich und vor allem nicht. So ein bisschen, ich sag mal, die moralische Sache irgendwie ist halt natürlich auch sehr auf links gedreht, ne? Weil das mit dem Ast und dem Strick, das hat er auch dann irgendwie noch, das hat ihn nicht so richtig losgelassen und er kommt zu dem Schluss, also wenn das mit den Eltern erfunden ist, gibt ja das keinen Sinn, aber das haben die womöglich gemacht, um die Tiere zu verscheuchen in der Nacht, wenn da irgendwas halt klappert, sich da quasi Tiere vom Leib zu halten. Naja, jedenfalls gelangen die beiden dann zu dem Haus von Katharina Schraderin, schlagen die Tür ein, erwürgen die Lebkuchenbäckerin, schleifen sie zu einem ihrer Öfen, wo sie verbrennen wollen und dann stellen sie das Haus auf der Suche nach dem Rezept auf dem Kopf, sie finden es aber nicht. Der Hans nimmt dann einige Lebkuchen und Zutaten mit. Das war auch eine wilde These, blöd gesagt, wenn du mich jetzt umbringen würdest, in der Hoffnung irgendein Wissen von mir zu finden, zu sagen, das würde ich schon irgendwo aufgeschrieben haben. Ja, ich weiß auch nicht. Also das hätte ich dann auch eher mit Folter versucht vielleicht irgendwie, aber lässt sich jetzt schwer nachzuvollziehen, wie das genau gelaufen ist. Das alles stimmt überhaupt. Das ist jetzt so, das ist jetzt so die Rekonstruktion des Ganzen. Ne? Er nimmt sich dann wohl Lebkuchen und Zutaten mit und versucht irgendwie dieses Rezept nachzubacken, was ihm einerseits mit mäßigem, andererseits mit durchschlagendem Erfolg gelingt. Denn weil es gibt keine Konkurrenz mehr. Naja, mäßig, es kommt nicht ans Original ran, ja, aber ja, es gibt keine Konkurrenz mehr. Das Original gibt's nicht mehr. Von da an tritt tatsächlich der Lebkuchen in Nürnberg seinen Siegeszug an. Also gab es natürlich gibt es Lebkuchen schon länger, aber jetzt so die moderne Variante des Nürnberger Lebkuchens nimmt da seinen Anfang. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur auf den zurückzuführen ist, aber in der Zeit und ich habe all die Zeit eine Lüge gegessen. Ich habe Lebkuchen dabei, soll ich mich holen? Ja, tatsächlich schon. Ich habe immer gedacht, mir will immer jemand erzählen, es kommt hier aus Heilsbronn und so und die packen nach Originalrezept von was weiß ich was aus dem Kloster, aber so kann man sich irren. Spannend, Hans und Grete werden für diese Tat vor Gericht gestellt, aber freigesprochen. Die Unterlagen sind ziemlich dürftig, aber es sieht so aus, als wäre das irgendwie so ein Fall von, naja, Notwehr gegen eine Hexe. Ja, auch wenn die eigentlich gar keine ist, weil die wurde ja freigesprochen, aber vor Gericht ist das dann ist doch ihr irgendwie Haus war, das so eine Ausrede. Ja, Hans bringt es später im Leben sogar noch bis zum Stadtrat. Also ist andere Aber er hat eine Filmmütze aus einer Maus? Ich glaube nicht. Diese Geschichte gelangt über Landknechte dann auch bis ins 19. Jahrhundert und so zu den Gebrüdern Grimm. Und es ist ein Brief belegt von einem Bruder an den anderen, wo er sich auf diese Geschichte bezieht, aber sie als zu blutrünstig für die Märchensammlung bezeichnet. Und ups, Entschuldigung, das Schnitzel will wieder sich in Teilen. Naja, Es wird dann für das Märchen, wie es dann in der letztendlichen Form erscheint, wird dann quasi das Bild der Hexe etwas nachjustiert. Und aus Hänsel und Gretel werden dann keine Mitdreißiger, sondern kleine Kinder gemacht. Und tada, fertig ist das Märchen. Und halt mal die Helden statt den Schurken. So. Das auch. Die Geschichte ist aber auch als die Grimms sie aufschreiben, noch immer brutaler als die heute bekannte Version. Da hat dann noch ein Komponist namens Engelbert Humperdinck seine Finger mit im Spiel. Kann man diese Originale eigentlich lesen irgendwo? Du kannst, also, jein, du kannst gucken, es gibt, wie heißt denn das nochmal? Es gibt so ein Wiki, es gibt ja Wikipedia und es gibt die Wikimedia, die sozusagen so die Dachorganisation des Ganzen ist. Mhm. Und unter dem Label gibt es noch ein paar andere Wiki, sagen zum Beispiel Wikibooks und so weiter. Und ich glaube, dass es die Grimms Märchen da drin auch gibt. Und du kannst immer nachgucken, welche Edition. Weil ganz viele der Märchen sind auch dann, naja, in heute würde ich sagen, in mehreren Revisionen aufgeschrieben. Und die unterscheiden sich auch drastisch. Und du kannst auch nachgucken, manche Märchen sind zum Beispiel aus diesen Märchensammlungen, die ja sozusagen, also heute würde man sagen, in Ausgaben niedergeschrieben worden sind, rausgeflogen und manche wurden wieder reingenommen. Okay. Dieser Humperdinck, von dem ich gerade geredet habe, der hat dann später eine Oper aus dem Märchen gemacht. Und in dieser Oper, Hänsel und Gretel, wird aus den bösartigen Eltern, dann werden dann zwei arme Besenbinder und aus dem Aussetzen im Wald wird ein harmloses Verlaufen quasi beim, ich glaube, Erdbeerpflücken oder so. Also auch die Geschichte verändert sich dann ja im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte noch. Und die Geschichte wird durch die Sieger geschrieben. Noch während Ossek jetzt seine Funde weiter auswertet, erreicht ihn ein Ruf aus Frankfurt. Da hat jemand in einem alten Eichenbalken eine merkwürdige Schnitzerei entdeckt. Und das findet Ossek auch wahnsinnig spannend. Und also das, ich überspringe jetzt Monate und Jahre. Nach einiger Recherche kann er diesen Eichenbalken dann auch noch dem Märchen Hans im Glück zuordnen. Das ist aber jetzt noch ein bisschen weiter entfernt als das hier mit Hänsel und Gretel. Als Sechste schaut er sich Frau Trude an. Also er weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber er ist tatsächlich gerade im Begriff, der Begründer der Märchenarchäologie zu werden. Die Frankfurter Rundschau lobte in der Ausgabe vom 21. Dezember 1963 die, Zitat, Gründlichkeit, mit der das erste märchenarchäologische Werk der Weltgeschichte verfasst wurde. Also dieses Buch hier. Sollte eine tiefergehende Untersuchung die Aussagen des Buches bestätigen, so sei der Verfasser als erster Ordinarius eines Lehrstuhls Märchenarchäologie nach Frankfurt zu berufen. Zeig mir mal bitte das Reklambuchtitel. Kriegst du gleich. In Steinau im Gebrüder Grimmhaus gibt es eine Ausstellung über Ossecks Recherchen mit Auszügen aus diesem aus seinem Tagebuch, mit Originalfundstücken, mit Skizzen und Fotografien von den Ausgrabungen. So, und jetzt will ich von euch wissen, was haltet ihr von dieser Geschichte? Alles bloß großer Zufall. Ich glaube, ich finde es zu schön, um dir dann nicht zuzuhören, aber ich glaube, das ist wirklich einfach Zufall und Kokolores. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das diese Story es definitiv gab. Ob die jetzt zu diesem Märchen geworden ist, das ist halt schon ein bisschen fragwürdig. Mhm. Weil, also dafür ist schon sehr viel quasi dann anders gemacht worden. Also das irgendwie hier gibt ja gut schon und böse viele, umgekehrt und so. Ja gut, aber die so diese Eckparameter, die sind dann doch irgendwie erstaunlich nahe, finde ich. Ja, also man ist auf jeden Fall ich bin deutlich näher daran, es zu glauben, als ich am Anfang war, als er angefangen hat, sein Loch zu buddeln. Da bin ich bei dir. Aber trotzdem, ich halte es in Summe einfach zu für unwahrscheinlich. Also ich finde es auch. Ich finde es ist eine super schöne Geschichte, aber irgendwie ziemlich unglaubwürdig. Und was man vielleicht noch wissen muss, das Buch über den Fall stammt nicht von Ossek selbst, sondern von einem Hans Traxler. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr den Namen schon mal gehört? Also jetzt kann ich es dir mal geben. Irgendwo. Also warte mal, das Reklamheft, das jetzt Jürgen die ganze Zeit hat. Lies doch mal den Titel vor. Ist Hans Traxler, die Wahrheit über Hänsel und Gretel, Reklamverlag. Zitat Wikipedia, Hans Johann Georg Traxler, geboren am 21. Mai 1929 in Herlich, Tschechoslowakei, ist ein deutscher Maler, Cartoonist, Illustrator und Kinderbuchautor, er zählt zur neuen Frankfurter Schule. Er wird 1979 ein sehr bekanntes Magazin mitbegründen. Das Titanic-Magazin. Titanic. Später arbeitete er auch für die Zeit, die FAZ und die Süddeutsche. Ach, großartig. Die Wahrheit über Hänsel und Gretel ist ein bemerkenswert detailliertes Buch über die Anfänge der bis dato unbekannten wissenschaftlichen Disziplin der Märchenarchäologie. Mhm. Es ist aber von vorne bis hinten nur Quatsch erfunden. Ja. Georg Ossek hat es nie gegeben, die Fotos. Nein! Die Fotos müsst ihr euch mal anschauen. Die Fotos hat es es ist natürlich Quatsch, alles gestellt. Die Tagebucheinträge sind alle von Traxler selbst geschrieben. Das ist ja geil. Das ist absolut das fantastisch. Das finde ich ja noch viel besser, ehrlich gesagt. Ja, absolut fantastisch. Falls ihr auch nur in Teilen reingefallen seid, ja, macht euch nichts draus. Ihr seid in guter Gesellschaft. Großartig. Die Presse ist seinerzeit reihenweise auf Traxler hereingefallen. Später wird gegen Traxler sogar wegen Betrugs ermittelt. Was? Der deutsche Germanist und Erzählforscher Heinz Röllige bezeichnet das Buch, das heute noch bei Reklam aufgelegt wird. Es sei eine der besten Märchenforschungspersiflagen, wenn nicht überhaupt die beste. Weil einzige. Nur doof, dass das nirgends an keiner Stelle als Satire oder Persiflage ja gekennzeichnet aber ist. Aber das ist doch der Punkt von einer ordentlichen Satire, oder? Da darfst du nicht hinschauen. Achtung, jetzt kommt Satire. Was nach der Veröffentlichung des Buchs abgeht, das ist eigentlich der noch viel spannendere Teil, und das glaubt ihr nicht. Selbst 40 Jahre nach Erscheinen erhält Traxler noch wöchentlich Anrufe, Briefe und Spontanbesuche deswegen. Nein. Spontanbesuche. Die einen sind erzürnt und weisen ihn auf logische Fehler hin, die anderen sind erfreut und wollen selbst nach Klarstellung noch immer unbedingt daran glauben, dass ein Märchen mehr dran ist. Mitschuld daran, dass Traxler sich als Journalist ist, dass Traxler sich als Journalist natürlich super vorbereitet hat. Er hat, bevor er das geschrieben hat, hat er Prozessakten aus den Verhandlungen gegen Jean d'Arc gelesen. Er hat Unterlagen aus den Hexenprozessen in Niederbayern gelesen. Er hat tagelang dicke Schmöker im Brüder Grimmhaus in Kassel gewälzt. Ich liebe es. Witzig sogar, er hat sich dort mit dem Museumsdirektor so richtig verschissen. Der war nämlich super hilfreich, als er ihm erzählt hat, er recherchiert hier und hat ihm alles rangekarrt. Und als der später das Buch gelesen hat, war der stinkesauer, ja, und super angepisst. Hat dann sogar eine vernichtende Kritik für die Zeitung geschrieben über dieses Buch. Und später… Also mit, das stimmt ja gar nicht. Später auf einer 200-Jahres-Geburtstagsfeier der Grimms im Staatstheater in Kassel war Traxler als Sprecher eingeladen und auch dieser Museumsdirektor. Und da haben sie sich dann wieder versöhnt. Also schön. Heute können sie beide drüber lachen. Ach, großartig. Jetzt ist irrwitzige Texte zu schreiben und Behauptungen aufzustellen das eine. Aber dass die Geschichte von Traxler so glaubhaft war, der Dominik fotografiert hier schon im Buch rum, das macht's, weil er neben diesen ganzen Zitaten und Literaturangaben, die auch alle erfunden sind, auch noch einen Haufen Bilder geliefert hat. Ja. Er war dann mit zwei professionellen Fotografen unterwegs. Erst bei irgendwelchen Ruinen, dann in der Umgebung, dann auf dem Boden vor Lachen. Die Ausgrabungsbilder, müsst ihr mal gucken, so irgendwo ab Seite 40 rum. Aber das ist ja auch das, was ich sagte, das kann man locker nachstellen. Die entstanden auf einer Großbaustelle in Frankfurt. Das Hexenhausmodell ist aus der Märklin-Landschaft des Sohnes. Die Backgeräte sind aus der Puppenküche der Tochter. Das Beste ist aber, Achtung, Seite 86, das Beste ist das Beweisfoto aus der Polytechnischen Versuchsanstalt. Ja. Wenn man weiß, dass der Apparat für Carbontests zur Altersbestimmung etwa so groß ist wie ein ICE, dann ist dieser Versuchsaufbau auf dem Foto hier schon ein bisschen lustig. Ich wollte sagen, der Alte. What the fuck? Denn da ist nämlich eine umgedrehte Lasagneform, ein abgetrenntes TV-Kabel, ein paar Gewürzgläser und ein Schülermikroskop. Ich wollte sagen, das Mikroskop erkennt man, aber den Rest, wie geil. Lasagneform. Sehr großartig. Es ist so fantastisch. Ich liebe es. Traxler beantwortet selbst keinen einzigen Brief, aber der Verlag hat zeitweise 3 Leute beschäftigt, um diese Briefe zu beantworten. Schulklassen pilgern nach diesem Buch in den Spessart. Ja. Das Beste ist aber das Pärchen aus Nordrhein-Westfalen, das zu dieser Stelle gefahren ist, wo das Hexenhäuschen gestanden haben soll und die später so sauer waren, dass sie dem Traxler eine Rechnung über das Benzin geschickt haben. Ich glaube, Traxler… Das würde ich mal einrahmen. Ich glaube, Traxler hat seinen Scherz irgendwann bereut. Ja, ja. Also der lebt heute so noch. So viel Ärger, wie du da kriegst irgendwie und wie viele Leute ich dann irgendwie immer genervt sind davon und du denkst dir so, Leute, das war ein Witz. Er lebt ja von bisher nicht reich geworden. So. Nee, überhaupt so nicht. Das war wirklich ein Bestseller fast schon, ja. Also der lebt heute noch, der ist über 90 mittlerweile und der zuckt immer noch zusammen, wenn das Telefon klingelt. Scheiße. Witzig ist, die Liste an Veröffentlichungen Traxlers auf Wikipedia, die ist immens lang. Das Interessante ist aber, dass das sein erstes und auch sein erfolgreichstes Werk war. Und dann hat er auch eine Weile lang nichts veröffentlicht, weil es irgendwie ihn so krass überfordert hat. Aber er hat das Titanic-Magazin gegründet. Mitbegründet, ja. Okay. Es gibt auch einen Film über das Ganze, der soll aber nicht besonders sein. Traxler war auch nicht begeistert, da wird die Hexe von einem Berliner Transvestiten gespielt. Ossek hingegen von einem internationalen Filmstar aus Frankreich, der kein Wort Deutsch spricht und das war dann im Ergebnis irgendwie nicht so geil. Gérard Depardieu. Die Pressestimmen, die auch in dem Reklambüchlein abgedruckt sind, das ist eigentlich schon fast einen eigenen Podcast wert. Da können wir vielleicht eine Übrigens-Folge dazu machen, wo wir die mal vorlesen, wenn ihr mich dran erinnert. Das schönste Zitat möchte ich aber vorlesen, das ist aus Die Woche aus Zürich. Kurze Frage an der Stelle. Das sind aber echte Zitate. Ja, ja, ja. Die Zitate sind echt. Ja, okay. Ja. Okay. Die wurden dann zusammengesammelt und später halt diesem Heft beigefügt. Mhm. Das Beste ist das Zitat aus Die Woche aus Zürich, die in Ausgabe vom 1. April 1964 schreiben, es klingt fast wie ein Märchen. Oh. Ich finde die ganze Geschichte, es ist wirklich so überragend. Großartig. Oh, und ich fand das, also das hat mein Herz so, hat einen Hüpfer gemacht, als ihr am Anfang so darüber diskutiert habt, dass jedes Märchen doch einen wahren Kern hat und so. Und ich mir gedacht, genau, das ist genau die Richtung, in die ich euch, hier lotsen will. Und ihr galoppiert freiwillig voraus. Das finde ich wundervoll. Ja, Moment, aber ich stehe da auch immer noch zu der Aussage, dass sozusagen, nein, nicht, dass im Märchen die Wahrheit steckt, sondern dass eine Moral das, im Märchen vermittelt werden soll. Keine Frage. Das mit dem, aber die Worte fielen vorhin, dass da auch. Also, ich für meinen Teil habe heute so viele Beweise gehört, dass du mir erstmal das Gegenteil beweisen musst. Und jetzt sind wir wieder bei dem Cui Bono, was ja irgendwie auch, also du musst ein bisschen aufpassen, es ist ja etwas, was irgendwie so Menschen, so Verschwörungsgläubige, ganz viel nutzen diesen Begriff für ein. Wem nutzt denn das? Und dann kommen die Geschichte. Ich habe es ja extra gesagt. Ja, und das Geilste dran ist doch, dass die Geschichte am Ende in einem Reklamheft rausgekommen ist. Ich meine, wer zweifelt denn die Richtigkeit von Informationen an, wenn sie in einem Reklamheft stehen? Das stimmt natürlich. Bitte, ey. Also die Geschichte ist. Habt ihr eigentlich diese nicht gelben Reklams mal konsumiert? Nee. Da gibt es ja diese, was du wissen musst über, keine Ahnung, Quantenphysik. Gibt es so, ich glaube, lila sind die, so kleine Heftchen, so eine Art moderne Version von hier einmal kurz gesagt, alles, was du zu einem Thema wissen musst. Okay. Dann kannst du dich schnell über ein Thema informieren. Also so in tollen Zeiten. Ich habe aber noch keins. Die Geschichte ist natürlich jetzt. Ja. War es ein Witz und gemein und dass ich hier eine Geschichte erzähle, die nicht stimmt und ich hoffe, dass auch jeder die Folge zu Ende hört, um nicht dann rumzulaufen und zu sagen, der Jürgen hat aber erzählt hier, das ist mit dem Hexenhaus, das ist alles wahr. Ich habe das erzählt, weil die Geschichte an sich ist so berühmt und so bekannt, also dass diese falsche Geschichte so ein Eigenleben entwickelt hat, dass die eine historische Relevanz hat schon. Ne? Aber großartig, weil ich bin ja schon Märchenfan, ich kannte es noch nicht. Super geil. Es ist ein wahnsinnig geiles Beispiel, um zu zeigen, wie schnell und einfach sich Fake News verbreiten lassen. Ja. Und es ist ja auch nicht so, als wäre das einzige Mal in der Geschichte, dass Fake News verbreitet würden. Doch, sonst gab es das nie wieder. Und deswegen habe ich hier noch eine kleine Top-10-Liste anderer historischer Fakes in Klammern von Relevanz. Oh ja. Und die fängt an mit einem Platz 11, einfach weil ich noch nie eine Top-10-Liste mit 10 Plätzen gemacht habe. This one goes to 11. Lang sterbe Napoleon, ist meine Überschrift. Denn es kommt ein Mann in einen Pub in Dover im Jahr 1814. Er ruft, Napoleon ist tot. Und alle freuen sich. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Stimmung ist ausgelassen, denn da ist gerade Krieg gegen Frankreich. Und der ist damit ja zu Ende. Und was passiert ist, dass sofort quasi danach die Aktienkurse einen Satz nach oben machen. Ja? Also alle freuen sich hier, der Aktienmarkt holt sich Kurse schnell nach oben. Und es gibt ein paar Männer, die in der Zeit ein Vermögen machen, innerhalb kürzester Zeit. Ja, aber krass, dass es das nicht nur heute gibt mit irgendwie weirde Falschmeldungen über irgendein Unternehmen. Aktienkurs sagt ab oder saust nach oben wie blöd. Ja, deswegen habe ich sie aufgenommen, denn die Geschichte ist an der Stelle auch schon vorbei, außer dass die drei dann noch wegen Betrugs verurteilt werden sogar. Also die werden wirklich auch bestraft. Der Krieg geht natürlich weiter, es war alles nur Bullshit, aber dass das so einfach funktioniert, ist schon krass. Es gibt doch, glaube ich, auch irgendein ganz kleines Unternehmen, oder so klein auch nicht, ja, das stimmt. Aber vergleichsweise klein. Es gibt kleine Unternehmen. Das ist Moment. Du kannst Aktien davon kaufen, von daher ganz winzig ist es nicht, aber das hat einen ähnlichen börsennotierten Namen wie Apple. Wenn jetzt Apple ein neues Produkt rausbringt, dann kaufen die Leute oder viele versehentlich diese vergleichsweise kleine Firma. Ich weiß es nicht, aber sozusagen, das ist wohl irgendeine Firma, die mit Nägeln handelt. Oder Apple weiß nicht. Und dann saust der Kurs halt immer so völlig durch die Decke und stürzt danach wieder völlig ab. Kann ich mir weil vorstellen. Die Leute sagen so, oh, hups, das ist falsch gekauft und stoßen es wieder ab. Platz 10, und der ist ein geteilter 10. Platz, weil das, wo die beiden bekanntesten Fake News der letzten 100 Jahre sind, da will ich jetzt auch gar nicht viel zu erzählen, denn da gibt es viel großartige Podcasts dazu. Faking Hitler, unbedingt anhören. Hitler-Tagebücher ist natürlich eine krasse Geschichte. Es gibt auch eine RTL-Plus-Serie dazu, habe ich irgendwie entdeckt. Und den Film Stonk? Und die andere Stonk hieß der, ne? Ja. Und die andere Geschichte, die natürlich super bekannt ist, ist Krieg der Welten von Außenwelt. Ah ja. Den kann ich ganz kurz, weil der vielleicht nicht ganz so präsent ist, aber es gab ein Radiohörspiel, War of the Worlds, das wird am 30. Oktober 1938 über das Columbia Broadcasting Network erst ausgestrahlt. Der Witz ist aber, dass parallel zu dieser Sendung noch ein beliebter Bauchredner auf Sendung ist. Und deswegen haben die meisten den Anfang von dem Krieg der Welten verpasst, wo der Hinweis kam, dass das nur eine fiktive Geschichte ist. Ja? Und schalten dann später um. Das war so, anderen Sender. Das war so aufgebaut, dass das so ein, wir unterbrechen die aktuelle Sendung und hier greift gerade die Marsianer an, so ungefähr. Und die Leute haben das halt für bare Münze genommen. Wo ist denn der Sinn, ein Bauchredner übers Radio laufen zu lassen? Weiß ich nicht, aber ich fand es sehr lustig. Naja, Sekunde, hier reicht doch, wenn du sagst, ein Bauchredner, den wir im Fernsehen sehen, ist jetzt in dem Interview und redet länger über seinen Job. Etwa 1 Million Menschen verfallen in Panik nach dieser Radiosendung, was absurd viel ist. Und noch bevor das Programm zu Ende ist, stehen Ärzte, Krankenschwestern, Soldaten und Matrosen in Schlangen bereit, um sich für den Krieg gegen die Marsianer zu melden. Absurd. So geil einfach. Absurd. Philipp, wo ist eigentlich dein Countdown? Ja. Nummer 9. Im Jahr 1903 stellt der Clarksburg Daily Telegraph fest, dass ein Konkurrenzblatt, der Clarksburg Daily News, dass die Artikel abschreiben. Sie können es aber nicht beweisen. Also. Oh Gott, es ist so klar, was jetzt kommen muss. Fällt Ihnen dann irgendwie eine Story in den Schoß, wo es um eine Schießerei geht bei einer Mine, wo ein Mr. Sweeney Caffew mit einer Schrotflinte niedergeschossen wird? Und dann drucken Sie die Geschichte darüber und am nächsten Morgen steht die Story fast 1:1 auch bei der Konkurrenz. Und da schnappt die Falle zu, denn der Artikel war natürlich eine Ente. Und der Gag ist, wenn man den Namen rückwärts liest, heißt es wie Fake News. Das finde ich sehr schön. Und deswegen auch hier ein geteilter Platz. Ähnliche Geschichten ist eine ähnliche Geschichte ist die von dem Dorf oder von dem kleinen Städtchen Agle im Bundesstaat New York. Ich weiß nicht, ob du gestern den entbehrliches Chat im Auge behalten hast, da habe ich das mal gepostet. Das ist ein also bei Karten unter Kartenmachern gibt es den Begriff der Trap Street oder Trap Town oder Paper Town heißt es, glaube ich, eher. Und das ist im Grunde was Kartenmacher als Wasserzeichen in ihre Karten einbringen, also eine Straße, die real nicht existiert oder ein Ort, der real nicht existiert, um nachzuweisen, wenn jemand diese Karte kopiert. Und der Witz mit Agler ist, dass die das in diese Karte gedruckt haben und dann sind irgendwie viele Jahre vergangen und irgendwann hat es ein anderer Kartenmacher auch gedruckt und dann haben die gesagt, haha, das haben wir nur erfunden und jetzt bitte hier Geld her. Und dann sagen die, nee, guck mal, den Ort gibt's wirklich. Und inzwischen da waren so viele Leute hingefahren, dass da irgendwann ein Supermarkt entstanden ist und irgendwie so 1-2 Häuser und diesen Ort dann am Ende des Tages wirklich geil. Gab. Ja. Oh, ich liebe ja, wenn sowas passiert. Das ist fantastisch. Und da gibt's einen fantastischen TED-Talk von einem, der, glaube ich, auch professionell Karten macht dazu, der mit dieser Aufmacher-Anekdote quasi einsteigt, krass, wie man so als Kartenmacher auch die Welt beeinflusst. So. Ach, cool. Sehr schöner TED-Talk, unbedingt anschauen. Und ganz ähnlich war das, deswegen auch noch Platz 9, mit dem Schuppen in Dulwich, denn da hat ein Vice-Redakteur tatsächlich, der hat, bevor er bei der Vice angefangen hat, hat er unter anderem Geld verdient mit TripAdvisor. Also er hat im Auftrag von Restaurants Fake-Bewertungen auf TripAdvisor veröffentlicht. Hat er 10 Pfund für bekommen, dass er halt ein Restaurant bewertet hat, in dem er nie war. Und dann hat er sich gedacht, hey geil, das muss man doch eigentlich gamblen können, diesen Mechanismus. Ist das mit diesem weirden Restaurant, das er aufmacht? Und dann hat er seinen Gartenschuppen genommen, hat ein paar Fotos von irgendwie Essen, also es war nicht mal Essen, es sah nur aus wie Essen, gemacht und hat quasi sich ein Restaurant ausgedacht, das in seinem Gartenschuppen angesiedelt ist. Jetzt können wir mal irgendwie ganz kurz an der Stelle irgendwie einen Rundumschlag zur letzten Folge wieder machen. Weil ich glaube doch, eines der Essen, die er abfotografiert hat, irgendeine Schweinsachse, ist einfach ein Fuß von jemand. Also sein Fuß, glaube ich. So sein Fuß hat auf dem Teller und irgendwie so unschärfe. Ja, also er hat unter anderem hat er so Correga-Tabs und hat da irgendwie so Soße drüber und das fotografiert und noch andere eklige Dinge mit Farbe. Und dann ein Bild war von einem Spiegelei, das er so an seinen Fuß angelegt hat. Ja, stimmt. Das war Schwachsinn. Aber die schauen halt aus wie so Azi-Fazi. Ja, hier macht jemand irgend so Fusion-Küche und das hast du nicht gesehen. So ganz nah ran, ganz weicher Fokus und so, also super schöne Bilder. Und letztlich die Leute gekommen sind in seinen komischen Vorgarten, hat er einfach nur Instant-Lasagne serviert und so Zeug. Er hat also dann, ganz räudiges Essen. Er hat dann erst einmal Fake-News oder Fake-Reviews für sein Fake-Restaurant eingekauft, hat bei Freunden irgendwie Gefallen eingefordert und so weiter und hat es tatsächlich geschafft, dass dieses dass dieses Restaurant in den relevanten Charts auf TripAdvisor gelandet ist. Und es ist halt wirklich auch einfach so ein assiger Hinterhof, den er da irgendwo hat. Und dann das ist hat er wirklich sich, nicht schön. Dann hat er sich ein Burner-Phone, ein Wegwerftelefon quasi gekauft, auf dem hat er dann Reservierungen entgegengenommen, hat aber immer gesagt, ist auf Monate ausgebucht. Also hat keinen Termin vergeben, hat immer nur gesagt, ausgebucht. Damit ist er von 18.149, das war so der Einstiegsplatz, der letzte Platz auf TripAdvisor, so nach und nach bis auf Platz 1 bei TripAdvisor für London vorgerückt. Das ist so gut. Für London? Ja. Und damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Denn er hat dann einen Abend lang Reservierung, also für einen Abend Reservierung angenommen. Aber gegen Vorgebühr? Er hat die Hälfte der Plätze, also 20 Plätze hat er ungefähr da gemacht, die Hälfte hat er an seine Freunde vergeben, die dann lautstark darüber reden sollten, wie gut das Essen ist. Und die hat auch irgendwie so assige Gartenstühle, hat echt laut zum Müll hingestellt. Also schaut euch den Weißartikel an, ist so schöne, witzig. Super Bilder. Da gibt's auch ein Video sogar ich dazu. Kann auch, da gibt's glaube ich auch ein Video. Und der hat ganz viele ähnliche Experimente auch gemacht, ist ein super umtriebiger Typ. Er hat dann aber tatsächlich 10 Plätze an wirklich Leute vergeben, die angerufen haben und da essen wollten, also die er auch nicht Tony kannte. Bear. Ja. Und er hat dann Tiefkühlessen serviert, also das mit der Lasagne war schon sehr nahe dran und Tiefkühlsuppen, glaube ich, in seinem improvisierten Garten, wo er irgendwie Gartenstühle und er hat dann noch so ein, oh Gott, Udo, ein, du Kinder, wirst es so lieben, ein Kinderspielhaus, da hat er dann Hühner reingesetzt und hat so Pick Your Own Chicken irgendwie gemacht, hat gemeint, ja, hier könnt ihr quasi das Huhn, das ihr wollt, und da hat ihn dann jemand drauf angesprochen und hat gesagt, ich dachte, es wäre ein veganes Restaurant, es steht irgendwie gelistet bei den veganen Restaurants, und da hat er schon gedacht, der wäre irgendwie aufgeflogen, aber er konnte das dann irgendwie überspielen. Und er hat sogar einen DJ dann noch angeheuert, der Restaurantgeräusche einspielt quasi, also der versteckt Restaurantgeräusche einspielt, der vor allem aber dann auch die Mikrowelle übertönen musste, die immer pling gemacht hat. Das ist so dumm. Und das Witzigste überhaupt ist, er hat die Leute quasi, es war ein Secret Restaurant, er hat den auch nicht verraten, wo das genau ist, er hat die Leute an der Straßenlaterne abgeholt, ihnen die Augen verbunden und dann in seinen Garten geführt. Aber es ist halt wirklich, also der hat auch am Anfang, war das nicht sogar am Anfang so ein Hinterhof, den er irgendwie angemietet hat? Das war irgendwie, wo einfach lauter Müll rumstand, hinterm Haus, den er dann erstmal wegbringen musste. Genau, er hat irgendwie entrümpelt und Rasen gemäht und alles Mögliche. Und er hat eigentlich gedacht, also das ist jetzt einfach ein super Gag und die Leute, das hat er jetzt einmal gemacht, so. Die Leute, die lachen das weg und gehen und kommen nie wieder, aber die Leute sind wirklich gegangen mit den Worten, naja, es ist doch hoffentlich in Zukunft jetzt einfacher, dann einen Platz zu kriegen, jetzt wo wir schon mal da waren. So. Also die Leute wollten auch unbedingt wiederkommen. Das Feedback, überragend positiv, vielleicht auch, weil das Essen umsonst war tatsächlich, er hat kein Geld dafür genommen. Er hat den Leuten, glaube ich, erzählt, da wird irgendwie eine Doku gedreht oder so und hatte Kameras da und deswegen hat er kein Geld genommen. Also ist eine fantastische Geschichte, unbedingt aber mal ganz ehrlich nachlesen. Bei vielen so Insider-Geheimtipp-geile Restaurants, wie viel macht da schon das Ambiente und die Story dazu aus? Ja, aber das Ambiente war ja scheiße. Das ist wie bei Whisky, so die Geschichte. Naja, ich wollte gerade sagen, aber ne, die Frage ist, das Ambiente war zwar scheiße. Die Exklusivität. Aber halt, naja. Genau, dieses, aber wieder was Besonderes, nicht das, was du immer hast. Ich habe doch schon mehrfach von dem schlechtesten Restaurant oder dem unfreundlichsten Service in London irgendwie erzählt. Also das war auch so. Ja, oder dieses, in den USA gibt es auch in der einen Stadt, es war Chicago, den einen Laden, wo lauter Leute schimmern, ist der unfreundlichste Laden ever. Und jetzt pilgern da Leute hin, um sich beleidigen zu lassen, weil da halt in den Reviews drum steht, ja, der Besitzer beleidigt alle. Und inzwischen gehen alle hin, ey, beleidig mich. Und das wird halt von den Leuten abgekultet. Ja, die Menschheit gehört vernichtet. Nummer. Was? Ich habe nur eine Hand frei. Nummer 7. Nein, 8. 8? Nummer 8. Das war alles Platz 9. Ja, ich denke mir doch, aber warum zeigst du mir 3? Ja, weil ich nur eine Hand frei habe. Ich dachte, du kannst das vielleicht schlussfolgern. Ja. Egal. Im Jahr 1917 haben die 9- und 16-jährigen Cousinen Elsie Wright und Frances Griffith eine Serie von Fotos produziert, die beiden im Garten zeigt. Aber eben nicht nur die beiden, sondern auch kleine Feen. Ah ja. Die Bilder waren eine Sensation. Die Mutter hat keine Sekunde daran gezweifelt, dass die Bilder echt sind. Und auch zugezogene Experten kamen zu dem Schluss, ja, die Bilder sind nicht manipuliert, die Bilder müssen echt sein. Hier war sogar Sir Arthur Conan Doyle mit am Start, der die Bilder dann irgendwie auch begutachtet hat und hat auch irgendwie die sogar verwendet, um einen Zeitungsartikel von sich zu illustrieren. Auch er glaubte an die Echtheit der Feen. Der Hype hielt eine Weile an, flaute dann aber Anfang der 1920er Jahre schnell wieder ab. Und erst in den 1980ern gaben die beiden zu, dass sie für die Fotos kleine Zeichnungen an Hutnadeln befestigt haben und ist so aufgestellt und in das Bild gemogelt und so hat ihre Feen reingemacht. Der Clou ist aber, sie geben es zu, dass es bei fast allen Bildern ein Fake ist, aber nicht bei dem einen. Bei dem einen, Das war wirklich echt. Ach, schön. Das ist eine super bekannte Geschichte. Die ist jetzt nicht wahnsinnig toll, aber die ist mega bekannt. Die findet man immer wieder im Internet. Das Bild kennt man auch. Oder kennen viele so rum. Das Bild ist relativ bekannt. Ja. Auch bekannt ist Platz Nummer 7. Im Jahr 1726 bebt die englische Medizinwelt, als in Godalming eine Frau Kaninchen zur Welt bringt. Mhm. Mary Toft soll während der Schwangerschaft Visionen von einem weißen Kaninchen gehabt haben, die dann in einer ungewöhnlichen Niederkunft enden. Naja, enden stimmt nicht ganz, denn das Thema zieht sich tatsächlich einige Zeit lang dahin. Und jetzt kann natürlich jeder herkommen und kann behaupten, er wird Kaninchen rauspressen, ja, aber England im 18. Jahrhundert ist ja schon ein bisschen modern, da will man Beweise sehen für sowas. Also begleitet John Howard, seines Zeichens Chirurg und Hebammerich, die nächste Entbindung. Hebammerich. Und es flutscht kein Baby aus Mary Toft heraus, sondern tatsächlich ein Kanickel. Und in den nächsten Tagen noch viele, viele weitere. 9 insgesamt, leider allesamt bei der Geburt verstorben. Es werden weitere Experten zu Rate gezogen, die vor allem die Kaninchen und nicht so sehr die Frau untersuchen. Das Ergebnis, ja, der Fall scheint echt. Ein wissenschaftliches Kuriosum. Es gibt einen immensen Rummel in der Wissenschaftswelt, aber auch in der Öffentlichkeit. Und das Zeitungswesen steigt voll mit ein. Es gibt Artikel und wissenschaftliche Abhandlungen. Es gibt Karikaturen und Persiflagen, sogar dann auf der Bühne. Und in Windeseile ist die Kaninchenfrau im ganzen Land bekannt. Du erzählst mir jetzt nicht, dass sie sich tote Kaninchen in die Vagina gestopft hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie sich nicht sogar lebende Kaninchen in die Vagina gestopft hat. Gott, wie widerwärtig. Nur einer der Royal Surgeons bleibt skeptisch. Ja, vielleicht waren noch ein paar mehr noch, aber es war so einer, mit der etwas Rang und Gewicht hatte. Und der war skeptisch. Das ist das Schockierendste, was ich, glaube ich, bei Ach jemals gehört habe. Und das Krasse ist, tatsächlich nehmen die Leute das so für bare Münze, dass an vielen Orten Kaninchen von den Speiseplänen gestrichen werden, weil die Angst so groß ist, dass das vielleicht eines der Kaninchen sein könnte, die Gott, von die dieser Mary Toft so geboren worden sind. Das ist krass. Interessanter Nebeneffekt, und der ist tatsächlich positiv. Der Fall wurde so öffentlich und so weitreichend diskutiert, weil es damals erstmals damit möglich war, in der Öffentlichkeit so Tabuthemen wie die Gebärmutter und die Vagina überhaupt anzusprechen, ja, oder immer in der Zeitung über sowas zu schreiben. In welchem Jahr ist das? 1726 oder so. Die hatten keinen Ultraschall und sonst wie. Und die sind auch immer wieder, der Typ, der sie begleitet hat, der Hebammerich, ist auch immer wieder raus. So, und ja, die muss sich ja immer wieder ein frisches Kaninchen rein. Also das Ganze, haben, so. Das Ganze zieht sich zwar irgendwie mehrere Wochen, ja, also zwischen den einzelnen Niederkünften lagen, glaube ich, nur Tage, aber das ist dann am Ende des Tages auch relativ schnell wieder vorbei. Und warum genau hat die gute Dame das gemacht? Das weiß man jetzt nicht so genau, aber es gibt da diesen einen, der eben skeptisch ist und der klagt die jetzt nicht öffentlich an, aber er kündigt an, dass er dann doch irgendwie da gerne noch Untersuchungen machen würde und er kündigt vor allem eine Reihe schmerzhafter Experimente an. Und das lässt diese Mary dann am Ende einlenken und so, hihi, war nur Spaß. Und sie muss auch ins Gefängnis. Allerdings verdienen dann die Wärter im Gefängnis einige Monate lang sehr, sehr gutes Geld damit, dass die Besucher zu ihr durchlassen. Ja, das wird so richtig zu einer Pilgerstätte, weil das so ein bekannter Fall gewesen ist. Und das ist dann tatsächlich so, dass die, dass da die Öffentlichkeit und also viele, die da irgendwie in charge sind, dass die das irgendwie eigentlich lieber unter den Teppich kehren würden und eigentlich gerne verschwinden lassen würden. Dieses, vor allem die Ärzte, die alle falsch gelegen haben vorher, denen ist das hochnotpeinlich. Und sie würden gerne, dass dieser Fall verschwindet. Nachvollziehbar. Und das führt am Ende dazu, dass die Frau dann nach wenigen Monaten tatsächlich wird die Anklage fallen gelassen und wird wieder freigelassen und nach Hause geschickt. Aber andersrum, woher weißt du, dass der Hebammerich nicht mit unter der Decke ja, mag auch sein. Also ich habe das jetzt weil das wäre viel einfacher sozusagen logistisch gesehen. Bis zum letzten Ende untersucht. Aber wie gesagt, da waren dann auch noch andere, die sich das angeguckt haben. Aber es werden noch jahrhundertelang Mediziner, Historiker und auch Podcaster sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also das ist unfassbar, was dieser Fall für eine Tragweite entwickelt hat, obwohl er dann eigentlich doch relativ schnell wieder geklärt war. Nummer 6. Sagt euch der Piltdown-Man was? Piltdown? Piltdown. Nee. Nope. Das war eine ziemlich große Sache, als 1912 von Charles Dawson in einer Kiesgrube in Südengland ein Schädel gefunden wurde. Und das war ein Schädel, der hatte eine ungewöhnlich große Kieferform. Und was die Wissenschaftler dann daraus irgendwie geschlussfolgert haben, ist, das ist eine Vorform des Homo sapiens, die bislang nicht entdeckt war. Das muss quasi der Missing Link sein, also das Bindeglied zwischen Mensch und Affe, also andersrum. Zwischen Affe und Mensch in der richtigen Reihenfolge. Und das war sensationell, weil die Funde vorher zwar irgendwie Neandertaler und verschiedene Entwicklungsformen irgendwie gezeigt haben, aber zum Beispiel die Reihenfolge der verschiedenen Entwicklungsstufen nicht immer ganz klar war. Und dieser Piltdown-Mensch war genau das, was die schon jahrelang gesucht haben oder jahrzehntelang gesucht haben. Und deswegen war das ein ganz großes Ding. Aus dem Fund wurden ganz viele wissenschaftliche Schlussfolgerungen gezogen. Das Alter des Schädels wurde geschätzt auf 500.000 Jahre ungefähr, plus minus, 2-3 Jahre vielleicht. 40 Jahre lang galt der Schädel als bedeutsamer, wenn auch als verzweigter paralleler Entwicklungsschritt des Menschen. Also er hat dann doch nicht am Ende zu 100% in die Annahmen gepasst, aber gut, er ist ja nun mal da, er ist echt, er muss ja. Die Echtheit hat niemand angezweifelt. Der hat niemand angezweifelt. Ja, okay. Bis dann irgendjemand gemerkt hat, dass jemand wohl einen Menschenschädel mit einem Orang-Utan-Kiefer zusammengebracht hat. Und das ist nicht vorher aufgefallen. Das ist dann echt erst sehr, sehr spät aufgefallen. Ich kann den Skelettarm damit nicht benutzen. Daran habe ich auch gedacht, benutze Orang-Utan-Kiefer mit Menschenknochen. In den 1950ern wurde mit einer damals recht modernen Fluormethode, ach, da kommt die Fluormethode ins Spiel. Fluor heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ne? Da wurde festgestellt, dass der Knochen nur wenige hundert Jahre alt ist und die haben dann auch geröntgt und haben gesehen, dass da jemand offensichtlich auch die Zähne mit kleinen Steinen gefüllt hat. Und hat er hihihi reingeschrieben. Um das Gewicht zu erhöhen. Wer das liest, ist doof. Und man weiß bis heute nicht genau, wer den Schädel warum gefälscht hat. Und einer der Verdächtigen ist Sir Arthur Conan Doyle, mal wieder. Der hat nämlich zu Zeitpunkt des Fundes da ganz in der Nähe gewohnt und er war auch Mitglied der archäologischen Gesellschaft von diesem Dawson. Und der hat in seinem Werk The Lost World erklärt, wie einfach es ist, Knochen zu fälschen. Also, dass es mindestens genauso einfach ist, wie Fotos zu fälschen. Wahrscheinlich ist aber, dass dieser Dawson das selber gefälscht hat. Man weiß es aber heute nicht. Der ist nämlich wenige Jahre nach dem Fund verstorben und die Auflösung gab es erst irgendwann irgendwie in den 90ern, also irgendwie 40 Jahre später. Hier kommt die 5. Auch ein ziemlich bekannter Fall. 1762 besucht Prinz Edward ein Haus, in dem die kürzlich an Pocken verstorbene Scratching Fanny herumspucken soll. Hat die gescratcht, weil sie Pocken hatte? Oder? Nein, die, das kommt gleich, warum die gescratcht hat. Herumspucken, wollte ich natürlich sagen. Spucken das auch war gar. Die Lebensgefährtin von einem Kredithai. Und der Kredithai hat dem Vermieter von diesem Haus Kohle geliehen. Und nach Fannys Tod gab es einen Gerichtsprozess, also hat mit dem Tod jetzt nicht unmittelbar was zu tun, aber nach diesem Tod gab es einen Gerichtsprozess, wo er quasi Wucherzinsen eingeklagt und Erfolg gehabt hat, also dieser Kredithai gegen den Hausbesitzer, mehr oder weniger. Und ungefähr in der Zeit gingen dann auch so Kratzgeräusche in dem Gebäude los, also Geräusche, die man sich nicht erklären konnte. Und was macht man dann, wenn man sich sowas nicht erklären kann? Man ruft Ghostbusters! Quasi die Geisterjäger. Die hat man doch schon mal. Die hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Wir hatten mal die Geschichte in Deutschland, mit der Praxis, wo das die Rohre. Okay. Das ist tatsächlich relativ ähnlich, fand ich. Aber es werden tatsächlich Seancen einberufen. Der Hausbesitzer und seine Tochter Elisabeth organisieren die und die wollen beweisen, dass die Fanny hier herumspukt. Und es kommen dann sogar Protokolle dieser Seancen in die Zeitung und es ist ein Riesenspektakel, wo Promis dann mit eingeladen werden und wo Leute in Schlangen vor dem Haus stehen. Sogar der Bürgermeister ist irgendwie einmal mit da und eben der Prinz Edward. Andrew. Und diese Seancen entwickeln sich dann auch so über die Zeit. Also erst ist es nur so ein bisschen Kratzen und so ein bisschen Smalltalk quasi. Aber in einer Sitzung beschuldigt der Geist Fannys schließlich den Kredithai, dass der sie vergiftet hat. Hm. Und sie fordert, dass der natürlich dafür bestraft werden muss. Also ist Herr Riebmann, hängt, der in der Wand wohnt, ganz klar. Hängt den Hai sozusagen. Oh, an Herr Riebmann habe ich auch schon ganz lange nicht mehr gedacht. Sehr schön. Und um das aufzuklären, also ich meine, jetzt ist der Hai hier plötzlich der Beschuldigte, mehr oder weniger. Um das aufzuklären, nimmt auch der dann an so einer Seance teil und in der Seance wird er prompt wieder beschuldigt. Aber er hat noch einen Freund mitgebracht und gemeinsam finden sie dann raus, dass da die Tochter des Hausbesitzers hier Schmu treibt und die hat unterm Kleid irgendwie so ein Stück Holz, mit dem die dann irgendwie so diese Kratzgeräusche am Boden macht. Hast du ein Stück Holz in deinem Kleid oder freust du dich, mich zu sehen? Und was das damit auf sich hat, ist eigentlich, die waren nur nach diesem Rechtsstreit so angepisst, dass die da irgendwie einen Haufen Kohle irgendwie zahlen mussten und wollten jetzt, dass dieser Kredithai verschwindet und wollten den quasi hinter Gitter bringen und haben einen Geist erfunden und Seancen abgehalten, um den zu beschuldigen, was ich einen sehr krassen Komplott finde irgendwie. Jedenfalls landen sie dann, also beide, der Vater und die Frau, die Tochter glaube ich nicht, die landen beide dann im Gefängnis tatsächlich für diese Fake. Für diese Fake. Die vier. Ich wette aber, dass Philipp den Fall jetzt kennt. Den klugen Hans. Ja, den kennt man auch aus dem Entbehrliches Podcast. Ich dachte es mir, dass ich das irgendwie im Ohr hatte. Ne? Der kluge Hans ist ein rechnendes Pferd und das ist ein wahnsinnig schöner Fall, weil der Besitzer überhaupt nicht wusste, dass er irgendwie Fake News verbreitet hat. Der Besitzer von diesem Pferd hat nämlich… Sind dann wirklich Fake News? Ja, das ist eben die Frage. Ja? Hm. Sind es Fake News, wenn das im Wald umfällt, das Pferd, und niemand hört? Nee, so ähnlich. Hm. Der Besitzer von diesem Pferd, ein Wilhelm von Osten, der hat gemerkt, dass er ein ziemlich kluges Pferd hat. Und das ist auch tatsächlich wirklich ein ziemlich kluges Pferd. Was es aber nicht kann, was er aber glaubt, dass es kann, ist rechnen, buchstabieren, zählen, solche Dinge. Und er stellt seinem Pferd immer Aufgaben und das klopft dann oder scharrt dann mit den Hufen, um die Antwort zu geben. Danke. Und das ist witzig, weil man denkt jetzt, naja, okay, das macht der, macht halt irgendwie Zeichen oder der macht irgendwie, der gibt dem Pferd irgendwie was oder tritt es oder irgendwie. Aber witzigerweise macht das Pferd es sogar, wenn der Besitzer gar nicht anwesend ist. Also es scheint tatsächlich ein sehr, sehr kluges Pferd zu sein. Und zu dem Schluss kommt ein 13-köpfiges Untersuchungsteam, eine Kommission, die nichts feststellen können, was hier irgendwie falsch läuft. Also offensichtlich kann dieses Pferd wirklich rechnen. Aber irgendein Schüler von diesem, von Osten, der kommt schließlich dahinter, was hier passiert. Dieses Pferd ist hauptsächlich sehr aufmerksam, denn es kann wirklich die minimalsten Veränderungen in der Körperhaltung, Körperspannung, Körpersprache feststellen. Und immer, wenn der von Osten jetzt eine Rechenaufgabe gestellt hat und das Pferd quasi die Antwort hochgezählt hat, hat er in dem Moment, wo die richtige Antwort war, dann irgendwie unbewusst, also er hat selber nicht absichtlich, sondern unbewusst seine Haltung verändert und das Pferd hat das gemerkt und dann aufgehört. Aber auch bei anderen Leuten. Das finde ich ja eigentlich nochmal genau das, wo ich mir denke, das ist wirklich ein schlaues Pferd. Also es ist ja wirklich ein. Oder ich würde es vielleicht auch anders nennen, ein extrem aufmerksames Pferd. Also es ist, es hat in 90%. Wieso kannst du nicht so aufmerksam sein wie mein Pferd? In 90% der Fälle hat das Pferd bei so Aufgaben die richtige Antwort geliefert. Was, also es ist selbst mit der Auflösung super bemerkenswert. Also tatsächlich krass. Also würde ich nicht als Fake News bezeichnen. Finde ich auch eine wahnsinnig schöne Geschichte. Nummer 3. 5 Fun Facts über Nessie. Einfach mal 5 als Nummer 3. Die erste Erwähnung von Nessie stammt bereits aus dem Jahr 565. Also Nessie, ne? Das Monster von Loch Ness. Im Jahr 1934 sieht der renommierte Chirurg Colonel Robert Wilson im Vorbeifahren an dem See ein Monster und weiß natürlich sofort, was es damit auf sich hat, hat zufällig ein Foto dabei und löst jetzt erst ein Foto und dann eine 60 Jahre andauernde Diskussion um dessen Echtheit aus. Und naja, stellt sich natürlich später raus, er hat das Foto gefälscht, aber man hat 60 Jahre lang über dieses Foto diskutiert. Was hat er eigentlich da getan, damit es so aussieht, wie das es aussieht? Das weiß ich tatsächlich nicht genau, was er genau gemacht hat. Ob er das hinterher irgendwie beim Entwickeln oder ob er da was mit rein ist, das kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Aber das Bild habt ihr garantiert schon mal gesehen. Wo naja, so schwarze genau. Kurven sind, so. Noch ein Fun-Fact, ebenfalls seit dem Jahr 1934 existiert ein Gesetz, das Nessie, falls sie denn wirklich existiert, unter Naturschutz stellt, was ich, oder unter Artenschutz wahrscheinlich eher, finde ich fantastisch. Und was auch sehr schön ist, 1969 versinkt bei einem Dreh zu einem Sherlock-Holmes-Film eine Nessie-Attrappe, also wieder Sherlock Holmes, ne? Ich erkenne ein Muster, wir hatten ja gerade schon den Doyle zweimal. Also es versinkt eine Nessie-Attrappe in dem See und sie wird dann nicht geborgen, aber im Jahr 2016 mit Hilfe von Sonaraufnahmen erstmals genau lokalisiert. Also es gibt tatsächlich wirklich ein Nessie im See. Und die Firma, die das entdeckt hat, die will jetzt das Monster gar nicht heben, aber die wollen da jetzt noch einen Tauchroboter runterschicken, um das mal zu fotografieren. Finde ich auch ein ganz schöner Fakt. Und noch ein letzter Fakt. Neuere Theorien besagen, dass das Monster kein Monster ist, sondern eine Illusion durch vulkanische Aktivität, irgendwie Eruptionen, Mini-Eruptionen da irgendwie am Boden des Sees und dann nach oben gespülte Luftblasen. Oder große Aale. Oder es gibt so eine ganz große hässliche Störart, die man ganz leicht, sagt Wikipedia, mit einem Monster verwechseln kann. Aber ist Schönheit nicht im Auge des Betrachters? Ich zitiere hier nur. Also nee, das war kein Zitat, aber so ähnlich steht es auf Wikipedia. Und das! Wie unbefriedigend. Ja, ist doch 2, oder? Ja, ja. Im Jahr 1917 erscheint am 20. Dezember ein Zeitungsartikel über einen seinerzeit vergessenen Jahrestag. Ja. Ich liebe ihn so sehr. Der Anfang des Krieges? Nee. Nein. Weil du weißt es, also ja. Sag's. Der Spaghetti-Erntetag. Nein, nein, nein, das ist Platz 1. Oh. Jetzt hast du vorgegriffen. Oh. Nein, nein. Sie feiern den Tag, an dem 100 Jahre zuvor ein US-Präsident, den ich tatsächlich noch nie gehört habe, Fillmore, eine Badewanne im Weißen Haus installieren hat lassen. Und das ist ein geiles damit Video. Hat quasi die, das war gar nicht 100 Jahre zuvor, es waren irgendwie 80 Jahre ungefähr. Wird immer absurder. Also, ich fange nochmal, das ist jetzt durcheinander. Komm nochmal rein. Im Jahr 1917 erscheint am 20. Dezember ein Zeitungsartikel über einen seinerzeit vergessenen Jahrestag. Mein persönlicher Albtraum. Ich glaube, ich weiß, welcher es ist. Das mit den merkwürdigen, nee, du weißt es nicht. Es ist doch der mit den Spaghetti. Nein, du weißt es nicht. Oh. Scheinbar war das mit den merkwürdigen Tagen damals schon ein Ding. Also, in der Zeitung steht auf jeden Fall ein Artikel, der 1800 Worte umfasst, was schon echt ein großer Artikel ist. Und darin feiert der Autor H.L. Mencken das Jubiläum des ersten Auftauchens der Badewanne in den USA. Bei welchem Präsident war das noch? Er beschreibt ausführlich, wie die Wanne im Jahr 1842 durch Präsident Fillmore. Von dem habe ich ja noch gar nichts gehört. Den kannte ich auch nicht. Suddenly Fillmore. Aber das ist der 13. US-Präsident und der war der Erste, der im Weißen Haus gebadet hat. Der gebadet hat und von hier aus hat dann die Badewanne mehr oder weniger den Rest des Landes erobert. Ja. Ja, und dann in der Badewanne war der Kapitän da und war Präsident. Der Kapitän. Aber dieser Autor von diesem Artikel beschwert sich, dass jetzt hier so, was haben wir gesagt, ungefähr 80 Jahre später, nicht mal ein Klempner mehr Salutschüsse an diesem Ehrentag quasi abfeuert und dass auch kein Gouverneur auch nur ein Gebet über eine Wanne spricht, ja, obwohl das doch so ein denkwürdiger Jahrestag ist. Nein. Es ist natürlich Quatsch, er hat sich die ganze Geschichte ausgedacht, ist er stumm und erlogen. Ja, aber selbst wenn, was das Jubiläum an der ersten Bewannung so. Aber es gibt so viele blöde Jubiläen, wo du dir denkst, aber Alter, Vater. Das ist eben der Punkt, der Autor hat gedacht, es ist so albern und absurd, das durchschaut jeder sofort als Ente, aber naja, was soll ich weit sagen. Weit gefehlt. In den kommenden Jahren wird die Geschichte immer wieder als Fakt neu in diversen Zeitungen veröffentlicht und als der Boston Herald sie 10 Jahre später offiziell debunkt, vergehen nur 3 Wochen, bis in derselben Zeitung die Geschichte wieder als Fakt dargestellt wird. Mencken versucht jahrelang, die Geschichte aufzulösen, aber scheitert. Im Jahr 2008 wird in einem Kia-Werbespot auf Fillmore die erste Badewanne damals im Weißen Haus hingewiesen. Was, in einem Kia-Werbespot? Im Jahr 2008. Diesen Spot würde ich gern sehen. Niemand erinnert sich an irgendwas, was dieser Präsident getan hat, aber daran, dass er eine Badewanne, was völlig stunken und erlogen ist. Oh, schön. Völliger Aber Quatsch. Jürgen, sag mir doch mal, erklär doch mal, warum die Zeitungsente Ente heißt. Warum die Zeitungsente Ente heißt? Oh, das ist eine hervorragende Frage. Ich meine, das hätte ich vielleicht schon mal gehört, aber das kann ich nicht. Dann erzähl ich es dir. Erklärst du mir. Ich wusste jetzt nicht mehr den genauen Begriff, aber das heißt einfach, das ist eigentlich ein Kürzel. Das steht gar nicht für das Tier, sondern. Ach ja, für NT. NT, ja. Was steht für non testatum. Mit anderen Worten, lateinisch für nicht geprüft. Ja. Das heißt einfach, das ist ein. Ja, ungeprüfter Quatsch, also nicht Quatsch, aber nicht geprüft. Und normalerweise, wenn du in die Zeitung was reinschreibst, setzt halt nur geprüfte Sachen rein. Und dementsprechend versiehst du Sachen, wo du sagst so, ja, da haben wir jetzt keinen ordentlichen Beleg oder sowas. Ja, stimmt, vielleicht nicht. Diese Überprüfungen funktionieren, das haben wir heute schon wieder 3 Stunden lang beleuchtet. Ja, so. Aber das ist eine sehr schöne Anekdote. Danke, dass du die hier beigesteuert hast. Und damit kommen wir zu Nummer 1. Der Philipp hat mir jetzt natürlich hier wegen die Dramatik versaut, aber okay. Am 1. April 1957 berichtet die BBC-News-Sendung Panorama über die reichhaltige Spaghetti-Ernte in einer Schweizer Kleinstadt. Kennst du das? Weil Nein. das Wetter so warm war. Es gibt so tolle Bilder. Weil das Wetter so warm war und der Spaghetti-Rüsselkäfer sich in diesem Jahr nicht hat blicken lassen, gibt es eine tolle Ernte und sie schreiben: For those who love this dish, there's nothing like a real homegrown spaghetti. Aber es ist der 1. April. Das sagt der Anchorman Richard Dimbley. Aber es ist der 1. April. Dimbleby heißt okay, Dimbleby. Den ganzen 2. April lang klingelt bei der BBC das Telefon, weil die Leute Pflanztipps für Spaghettis haben wollen. Die BBC beantwortet jede Anfrage mit Humor. Legen Sie einen Zweig Spaghetti in eine Dose Tomatensauce und hoffen Sie auf das Beste. Ich liebe auch einfach diese Schwarz-Weiß-Bilder von den Frauen, die in den Bäumen also rumgreifen, wo einfach Spaghetti rumhängen. Wurde so das Lametta erfunden? So schön, ja. Mir fällt gerade auf, Philipp, Jürgen an Schnitt, Philipp, bitte hier nochmal das Ende Dankfest vom letzten Mal einspielen. Ich habe vergessen, die Liste rauszusuchen. Das tut mir sehr leid. Aber bis es soweit ist, bedanken wir uns erstmal bei einigen Leuten. Wir bedanken uns bei Angelika, bei Benjamin, bei Bertram, bei Christian, Christoph, Cornelius, bei Dagmar, Dirk, Dominik, Dominik, Doreen, Margit, Fabian, Felix, Gero, Gianna, Helen, Henning S. von Henning T., Jan, Jens, Jim, Jörg, Kai, Katja, Katrin, Lena, Ludger, Mark, Markus F. und Markus P., Monika, Miriam, Nathalie, Nico, Niklas, Noelia, Oliver, Peter B. und Peter E., Sibylla, Steffen, Sven, Thomas, Thorsten, Timo, Timothy, Tobias J, Tobias M, Tobias R und Ulrike. Was ich noch sagen wollte, es gibt noch viel mehr von diesen Fake-Geschichten, aber ich habe jetzt natürlich nicht alle erzählt, ich habe mir noch ein paar aufgehoben. Wer weiß, was vielleicht noch irgendwann mal in Zukunft. Oh, so. Ich finde es ein bisschen so schade, dass du dieses könnte. Arme Tier, das Pferd da hier diffamiert hast, wenn es noch richtige Fake-News gegeben hätte. Den klugen Hans? Ja, muss ich dir jetzt schon mal in aller Freundschaft sagen. Habe ich das diffamiert? Natürlich, hast du ja hier als Faker bezeichnet. So. Schreibe ich mir in meine Biografie, ich habe ein Pferd diffamiert. Wie viel, was glaubst du, wie viele Seiten deine Autobiografie hat? Meine? Ja. Stand heute? Ja. Null. Wie viel hätte sie verdient? Wie viel hätte sie verdient? Ich glaube, ich führe tatsächlich ein ziemlich spektakuläres Leben, ja, doch. Aber das, was wir hier alles durchleben, das wäre wahrscheinlich so auf einer halben Seite zusammengefasst. Wow. Wow. Okay. Nee, was, ich weiß nicht, wo du mit der Frage hin willst, aber ich sehe dich bei 300 Seiten. Also ich, 300 gut geschriebene Seiten. Du kannst natürlich jede Geschichte wahllos ausdehnen, ja. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich mal auf die Idee käme, darüber was zu verfassen, aber 300 Seiten könnte ich, glaube ich, damit füllen. Aber gut wären eher so. Ich würde 300 Seiten über dein Leben lesen. Gut wären 100 vielleicht, würde ich sagen. Philipp, du? Ich will meins? Ja. Halbe Seite. Lived happily ever after. Ich glaube einfach. Und die Überschrift aber und in es ist, 112. Naja, also wenn wir echt ein so krasses Leben führen, dass es so eine große Biografie gibt und du sagst, boah, das war irgendwie ein dufter Mensch, voll gut. Ich glaube, da musst du dir halt ein Bein ausreißen, dass das sozusagen richtig nachhaltig lang jemand lesen will. Du schaffst es aber auch, wenn du einfach ein ziemlicher Arsch bist oder grausige also, Dinge tust. Von daher finde ich es gar nicht so unendlich erstrebenswert zu sagen, ich habe so einen krassen oder so eine krasse Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aber tatsächlich ist ja auch, also ich würde mich ja jetzt fast schon ein bisschen als professionellen Biografieleser verstehen. Also ich bin professioneller Biografieleser. Ich habe sicherlich hier im Gebäude jetzt, Stand heute, die meisten Biografien gelesen. Behaupte ich. Von daher würde ich sagen, es gibt ja viele Menschen, die kennt man, die sind spektakulär, die stehen im Rampenlicht und die würden aber keine Biografie füllen, weil die halt irgendwie eine spannende Sache irgendwann haben. Ja? Ich meine, blöd gesagt, wir hatten es jetzt letztes Mal nur ganz kurz, aber es gibt dann tatsächlich auch eine zweite Kategorie von Menschen und da würde ich eher mich einsortieren, die viele kleine Dinge, die man vielleicht erzählen könnte oder auch nicht, ja, die irgendwie witzig, kreativ, was weiß ich was sind. Ja, sowas finde ich wieder toll. Und wo aber nicht der große Plan dann am Ende oder die nicht auf einen großen Höhepunkt hinsteuern, sondern dann ist er halt gestorben. So wäre meine Biografie, glaube ich. Genau. Ja, da könnte ich mich auch sehr gut mit anfreunden. Ich musste ein bisschen jetzt an den Weird Al Yankovic-Film denken. Bei dem ist, glaube ich, beides der Fall. Naja, andersrum. Der fängt ja mit ein bisschen Realität an, aber nach einfach 10 Minuten driftet er ins völlig absurd Fantastische ab, weil wenn du halt mal dessen, du kannst mal diesen Wikipedia-Artikel durchlesen. Das ist halt, ist halt ein gläubiger Mensch, findet Alkohol, irgendwie trinkt jetzt nicht so allzu viel, er will auch nicht fluchen in der Öffentlichkeit, findet er auch nicht so gut und führt halt ein super straightes Leben. Macht aber diese verrückte Musik und irgendwie macht so Comedy-Kram. Und klar sagt er, nö, er lässt irgendwie in seiner Autobiografie, aber in dem Film über sein Leben hat er ein Verhältnis mit Madonna und legt sich mit, wie heißt der Drogenbaron damals? Pablo Escobar. Mit Pablo Escobar an, den er irgendwann umbringt, indem er ihm den Grammy an den Kopf haut und lauter so, da passieren lauter absurde Dinge. Ein bisschen wie The History of Tenacious D. Ja, und ich verstehe warum, weil du halt sagst, klar kannst du irgendwie eine kurze Doku über sein echtes Leben führen, aber... Also ich finde ja auch vor allem, also ich glaube, aber Sekunde, ich bewundere ihn aber auch total dafür, dass er da so straight dabei geblieben ist, nicht irgendwie keine krassen Drogenexzesse und irgendwas, wo ich mir auch denke, Alter, das ist überhaupt kein Boah, ist das langweilig, sondern fuck, du hast alles richtig gemacht. Wenn du damit happy bist, ist doch mega. Und ich glaube trotzdem, du kannst, ich muss ja ein bisschen revidieren, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, du kannst tatsächlich auch in jedem Leben findest du ein paar interessante total, Geschichten. Total, total. Und du findest immer irgendwo spannende Fakten. Du kannst ja Fakten. Über uns beide allein schon 150 Seiten schreiben. Wer ist jetzt uns beide? Ja, uns beide. Ach so. In seiner Biografie. In meiner Biografie, bei euch beide. Ja. Dann schreibst du über den Rob noch 50 Seiten und die gute Zeit im Computec Verlag. Gackert noch in meiner Biografie, dann da dauert die ja mindestens 600 Seiten. Aber Rob ist schon jetzt heute eine schöne Folge gewesen, wo du hier dann verewigt bist durch deine Soßen. Ich finde auch, und eigentlich habe ich gedacht, ich mache die Geschichte hier jetzt irgendwie zu Weihnachten. Jetzt habe ich das mit dem Lebkuchenhaus und Weihnachten doch gar nicht irgendwie. Es ist aber voll die Weihnachtsgeschichte. Ja, ich habe Lebkuchen da. Ich habe es ja auf den Tisch gelegt. Es ist schon nach 8, ich bin leider in meinem, aber ich glaube, ich esse trotzdem ein. Aber Dominik, um deine Frage am Anfang der Folge zuzumachen, der Ausdruck kommt aus Faust. Da kommt nämlich der Spruch her, auch die Kultur, die alle Welt beleckt, hat auf den Teufel sich erstreckt. Daher kommt beleckt sein. Wow, so schließt sich der Kreis. Mhm. Leute, egal wie ihr feiert oder ob ihr feiert, habt eine gute Zeit. Und wenn ihr es irgendwann mal wann anders hört oder es so richtig geil Hochsommer ist und ihr euch denkt, oh, eine Weihnachtsfolge und dann am Schluss sagt, ach, war aber eine geile Geschichte, das ist schön. Habt eine gute Zeit. Und an alle Menschen, die ich einfach viel zu wenig sehe, ich mag euch alle unheimlich gern. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Ja, die ich nicht so häufig sehe, mag ich nicht so gern. Wann war das letzte Mal, dass du ein Reklambuch gelesen hast? 4 Jahre. Echt? Und was hast du gelesen? Iffi, geh nie auf Taurus. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, wir schauen jetzt mal, wie viele Soßen tatsächlich heil geblieben sind. Stimme es auf dem Tisch, das ist doch gescheiter. Ach Leute, auch nochmal, ne? Am 1. Februar im Afterwork. Kommt rum, da sind schöne Podcasts da. Aber Jürgen, nicht ist wir, das jetzt schon wieder in Nürnberg? Aber wir nicht. Können wir nicht mal nach Hannover, in die Mitte Deutschlands? Nee, nicht wir. Wir sind da nicht, nur ich bin da. Ich weiß nicht, du hast gesagt, du kannst nicht. Es ist Mittwoch, du weißt, dass ich Mittwoch und jetzt nicht kann. Ist, Mittwoch, meine Kerle. Das Ding hat auch einen Namen, das heißt die Podcast-Brause. Den erkläre ich dann bei der Veranstaltung. Ich befürchte, von den Soßen sind ziemlich viele ausgelaufen. Das ist wirklich schade. Die Zeitung, die jetzt eingeschlagen ist, ist leider überall gelb und gelb durch. Es ist leider vielleicht waren es auch die gelben Seiten und gar keine das Zeitung. Stimmt. Aber die riechen jetzt gut. Ja, die Zeitung riecht wirklich hervorragend. Lass mich mal köstlich. Die Kamera. Ja. Okay. Ich hatte ja vorhin noch was, an das ihr mich erinnern solltet, dass ich gerade aber mich selber erinnert habe. Das können wir jetzt einfach mal noch. Die 2 Minuten haben wir jetzt auch noch, oder? Fränkisch. So, dann schauen wir mal, was der Onkel für euch hat. Das klingt unanständig. Der süße Brei, ein Märchen der Gebrüder Grimm. Wer sich Mühe gibt mit dem R, ist schön. Es war einmal ein armes, frommes Mädchen. Das lebte unterschiedlich, bist du sicher, dass du das richtig eingespielt hast? Und sie hatte nichts mehr zu essen. Das klingt exakt gleich. Da ging das Kind hinaus in den Wald. Und begegnete ihm da eine alte Frau. Das ist sehr deutsch-fränkisch, aber die erste Ankündigung war doch. Okay, also das klingt für mich exakt 100% gleich so. Zudem sollte es sagen, Töpfchen koche. So kochte es guten, süßen Hirsebrei. Und wenn es sagte, Töpfchen steh, so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei, so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen. Da sprach die Mutter: Töpfchen, koche. Ich betone, glaube ich, einfach nur da das R besonders. Es also es ist der schlimmste fränkische Dialekt ever. Sich satt. Nun will sie, oh, dass das nicht sitzen aufhören mal auf, soll. Da. Aber sie weiß das Wort nicht. Hat man doch das letzte Mal. Fränkisch ist nicht also gleich fränkisch. Also kochte es fort und der Brei stieg über den Rand hinaus und kochte immerzu die Küche, das ganze Haus voll und das zweite Haus und dann die Straße, als wollte ich glaube immer noch, dass du das falsche eingespielt hast. Machen. Und ist die größte ja, doch, Not extra noch und kein gerollt. Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur: Töpfchen, steh! Da steht es und hört auf zu kochen. Und wer wieder in der Stadt wollte, der musste sich durchessen. Ach, okay, krass. Tatsächlich hat sie das Bild, das ich per Mail vorgelesen habe, bekommen und vorgelesen habe, ist auch auf unserer Achterrasse. Ich war jetzt gerade kurz sehr verwirrt, wie das jetzt da hinkommt, während wir hier eine nicht veröffentlichte Aufnahme. Okay. Fantastik. Jürgen. Und sie haben sie falsch beantwortet. Das finde ich, das ist ja das Schönste. Ja. Geil. Jürgen. Ja? Kurz und knapp. Vielen Dank. Es war ein echt schöner Genuss heute. Das freut mich. Das hat mich echt gefreut. Absolut fantastisch. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ich war zwischendurch sehr skeptisch. Aber so natürlich. Hallo, es war aber auch wirklich ein bisschen Art Bullshit, was ihr also gemacht habt. Also das ist so schön und ich werde beim Nachhören ganz arg darauf achten, wo genau der Moment kommt, wo ihr kippt so. Aber ich konnte ihn nicht so richtig jetzt ausmachen. Also ihr habt am Ende mehr dran geglaubt als am Anfang irgendwie. Mehr ja, aber also ich hätte gesagt. Also ich habe das auch, ich habe das auch in einem englischen Podcast, englischsprachigen Podcast entdeckt. Und ich bin ausgestiegen bei der Kiste mit den Lebkuchen. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Da jetzt eine vergrabene Kiste mit einem Lebkuchenrezept und Lebkuchen drin ist, das. Ja, da habe ich ja auch irgendwie gesagt, so ein Hä, genau. Wieso? Also das steht jetzt als Rezept da. Das war für mich der geklaut, Punkt, aber, wo es so unglaubwürdig wurde. Das vorher, dass der da jetzt buddelt und so, das habe ich alles, ja, okay, alles klar. So der spinnt halt wenigstens ungefähr, ne? Und das mit dem Horizont, mit dem Jungen und dem, also Erwachsenen, so ein Bullshit. Aber was ich wirklich liebe und dafür Respekt an den Typ, der es geschrieben hat und an dich. Wirklich dieses Ausgeschmückte, dass er da in Kindes die Details machen. Ja, ja, voll. Na, voll. Deswegen hat diese ganzen Nothings. Deswegen hat es ja so eingeschlagen, ne? Deswegen hat ihr müsst die Pressestimmen, lasst uns das bitte machen, die Pressestimmen aus, vielleicht könnte ich das einfach auch, das kann ich einfach vorlesen. So brauchen wir gar keinen Termin, keinen Aufnahmetermin finden. Wenn ich die einfach einlese. Jürgen macht Solo-Podcast. Ja, das wäre vielleicht was. Das müssen wir mal noch, weil das sind wirklich Presse und alle sind da drauf reingefallen, international auch. Also nicht nur deutsche Presse, das ist unfassbar. Ach, schön. I like. Krass, krass. Jürgen, nochmal vielen Dank. Und, liebe Leute, ich sag nur eins. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Ciao, Papa. Und gönnt euch ein Lebkuchenhäuschen zu Weihnachten. Ganzes Häuschen? Aber hallo. Oder eine Umarmung. Oder eine Badewanne. Ihr könnt auch eine Badewanne umarmen. Ja. Oder eine Katze kraulen, wenn die mag. Oder mal in ein Restaurant gehen, das auf TripAdvisor irgendwie gut dasteht. Oder einem Pferdrechnen beibringen. Ja. Oder zum Hund Pfötchen geben. Ich habe schon Pferderechnen sehen. Ja. Oder so geht es doch, das Sprichwort. Ja. Wenn ich jetzt mal dann hier so weit bin, drücke ich den Stopp. Oder Seife essen. Oder einen Baum umarmen.